Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Herzlich willkommen auf Etage 13. Das ist einfach unser Pen & Paper Podcast. Damit ist jetzt auch die Katze aus dem Sack. Herzlich willkommen zum Etage 13. Da, aber Pen & Paper. Für die Streaming-Zuschauer, für die Leute, ja, die den Podcast richtig runtergeladen haben und blind sind, die stand's dann haben nicht das wahrscheinlich im Episodentitel oder so erraten können. Aber egal. Ich habe gesagt, wenn sie blind sind, das heißt, sie haben ihn. Aber können wir ihn ja auch ganz komisch irgendwie nennen, wie heißt mein Charakter nochmal? Oh, warte mal, ich muss mir. Toll, das fängt gut an, das war die einzige Sache, die du vorbereiten solltest. Muss man nebenher das Ding nochmal aufmachen. Das wäre sehr toll, wenn du gleich deinen Charakter da hättest, weil ich habe ihn gerade auch nicht vor Augen. Das müsstest du dir mal drum kümmern. Du hast, glaube ich, auch von mir in einer letzten Episode für euch zur Info, habe ich Steffen einen Charakter, haben wir einen Charakter erstellt, der auch schon Werte hat. Und damit gehen wir eigentlich schon so ein bisschen in den Real Talk, was Pen and Paper betrifft. Aber jetzt die Livestream-Zuschauer nicht wissen, die Folge ist natürlich noch nicht erschienen. Das heißt, natürlich ist die Folge noch nicht erschienen, aber das macht es jetzt nur noch ungemein komplizierter für Schnittbasti. Ja. Also halt die Klappe, Steffen. Ich mag Schnittbasti. Ich möchte den fordern, weißt du? Ja, dann werde ich Veröffentlichungs-Steffen wieder aktivieren. Dann hast du aber richtig die Kacke am Dampf, ja, wenn ich die 8 Folgen um die Ohren baller. Nein, veröffentlichen kannst du auch mittlerweile. So. Gut, genug Metadiskussion. Ich wollte jetzt gerade nicht schön moderativ dazu einhalten, bevor mich mein kongenialer Partner dazu aufgefordert hat, korrekt zu sein, dass wir heute etwas ganz Spezielles vorhaben, Leute. Denn das habe ich mir schon länger gewünscht von Steffen und mir. Ich bin ich mache gerne Pen and Paper. In letzter Zeit auch sogar wieder ein bisschen aktiver als Spieler und als Spielleiter. Und da kommen schon die ersten Begriffe. Und das ist das, was euch heute in dieser Folge erwarten wird. Steffen und ich werden versuchen, ein, ich hoffe, kleines Abenteuer, ich habe es nicht zu sehr ausufern lassen, miteinander zu spielen. Und der Steffen, der jetzt in der Zwischenzeit hoffentlich seinen Charakter gleich rausgesucht hat, der wird mein Spieler sein und ich werde der Spielleiter sein. Was ist also Pen and Paper? Ihr müsst euch Pen and Paper eigentlich nur vorstellen wie ein Computerspiel, ein Fantasy-Computerspiel. Und wir machen das sozusagen in real. Das macht man halt mit Würfeln. Und Stift und Papier, deswegen heißt es auch Pen and Paper. Und es gibt Spieler, diese Spieler haben die Aufgabe, sich einen Charakter zu erschaffen. Was heißt das? Also man kann sich überlegen, ob man ein Ritter sein möchte, ob man eine Prinzessin sein möchte. Das ist jetzt alles sehr klischee-mäßig. Aber man kann sich auch überlegen, dass man ein verrückter Professor namens Max, hieß du so? Cherry Max, glaube ich, weiß, oder? Ich versuche gerade mich zu erinnern. Max Cherry. Du bist noch dran, okay. Max Cherry. Max Cherry. Also, ihr habt gehört, das wird Steffens Name gleich sein. Der wird uns gleich auch ein bisschen erzählen, was sein Charakter so, wie der so aufgebaut ist. Meine Aufgabe wird es sein, Steffen sozusagen eine Welt zu präsentieren, in der er mit interagieren kann, mit der er spielen kann sozusagen. Und deswegen bin ich jetzt der Spielleiter. Und ich habe mir halt eine Geschichte überlegt, wo ich aber auch Freiheiten lasse, in der Steffen tun kann, was er möchte. Er ist der Spieler, er kann machen, was er will und ich werde darauf reagieren, was er tut. Und das ist im Kurzen eigentlich gesagt Pen and Paper. Alles, was ich nicht über erzählerisch also sagen kann, Steffen würde mir sowas sagen wie, ich drechsel jetzt eine Werkbank. Dann würde ich sagen, ja okay, entweder machen wir es folgendermaßen, entweder sage ich, okay, das dauert, du kannst das ja eh schon so gut, du musst dafür nichts tun, also du musst dafür was tun, aber das erzählen wir jetzt einfach, wie du die Werkbank drechselst. Oder aber ich sage einfach, nee Steffen, das müssen wir jetzt einfach schnell herausfinden, gucken, ob du es hinkriegst und dann wird gewürfelt. Und in einem Pen and Paper ist es so, dass es immer ein System gibt. Und ich habe mir für alle, die jetzt in Pen and Paper interessiert sind, ein System rausgenommen, das nennt sich Inspectris und habe das ein bisschen runtergedampft, weil wir, Steffen und ich, also ich möchte mit Steffen eigentlich lieber ein bisschen erzählerisch vorgehen. Ich möchte eigentlich Würfelwürfe eher vermeiden. Aber wenn es Würfelwürfe gibt, muss Steffen eine 4 würfeln oder höher, damit er es schafft. Und damit er weiß, wie viel Würfel er zur Verfügung hat, hat sein Charakter bestimmte Werte. Steffen, hast du deinen Charakter mittlerweile gefunden? Ja, aber hast du einen Würfel da? Nee, du müsstest auch in der Zwischenzeit gleich mal rausfinden, ob, ich habe nicht mehr dran gedacht, wir nehmen ja keine richtigen Würfel, nehmen Computerwürfel, damit du es vielleicht auch im Stream abcapturen kannst, wenn du Bock hast. Also dein Browserfenster vielleicht zeigen kannst und ich vertraue dann einfach darauf, dass du mir richtig sagst, wie viel du gewürfelt hast. Ansonsten müssen wir gleich einen kurzen Break machen und das dann finden. Sorry, habe ich nicht dran gedacht. Wenn Steffen das sozusagen würfelt, dann hat er ein, was hast du zum Beispiel in Umgang, Steffen? Kleinen Moment, mal kurz. So, warte, ich habe im Umgang, oh, wo habe ich denn das jetzt? Trello? Doch, da habe ich es auf. Im Umgang 2. Gut, das würde bedeuten, wenn Steffen auf eine Probe würfelt, die mit Umgang zu tun hat, für euch zur Info, Umgang ist sozial irgendetwas, jemanden manipulieren, überreden und so weiter und so fort, dann würde Steffen 2 Würfel zur Verfügung kriegen, mit denen er würfelt. Und wenn eine von diesen Würfeln eine 4 oder höher zeigt, dann hat er diese, es nennt sich Probe, bestanden, das heißt, er hat das erfolgreich gemacht, was er gemacht hat. Wenn er etwas Kleineres würfelt, dann hat er es nicht bestanden und dann hat das meistens eher blöde Konsequenzen für ihn. Und das ist das ganz einfache System, was wir hier so ein bisschen machen. Zu den Sonderregeln, die ich noch ein bisschen eingebaut habe, nämlich mit Gegenständen und sowas, dazu kommen wir gleich noch. Aber bevor ich jetzt in die Ewigkeit lang rede, würde ich mich freuen, wenn der liebe Steffen als sein Spielercharakter sich mal kurz vorstellen. Dann kann ich in der Zeit nämlich mal kurz gucken, ob ich schnell eine Webseite finde, wo man einfach würfeln kann. Steffen, wer bist du in diesem Abenteuer? Die Website habe ich sogar schon gefunden. Super, danke schön. Kannst du mir die nennen, weil ich muss auch würfeln. Onlinewürfel.de. Danke. So, jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz gucken, dass ich das dann hier auch einbinde, beziehungsweise dann auch wieder rausnehme. Also das heißt, kleinen Moment mal kurz. Kein Problem. Also Steffen hat jetzt von mir sozusagen, wir haben in der Episode, die werden wir dann jetzt, jetzt können wir sie euch nicht nennen, weil sie gibt es noch nicht, im Nachtrag werde ich dann hier nochmal einfügen, welche Episode ihr das finden könnt, haben wir den Charakter aufgebaut. Wenn ihr also irgendwann im Detail anhören wollt, wie wir das gemacht haben, dann schaut euch da gerne rein. Für alle anderen ist es wichtig, ich möchte das hier so einfach wie möglich halten. Das heißt, ich werde am Anfang noch ein bisschen was erklären, aber es sollte eigentlich einleuchtend sein. Also das einfache System basiert einfach darauf, man muss eine 4 würfeln oder höher, dann hat man etwas geschafft. Wenn nicht, dann hat das Konsequenzen. Dann erzähle ich zum Beispiel, wenn Steffen jetzt versuchen würde, eine Werkbank zu drechseln und er würde kleiner als eine 4 würfeln, dass er sich dabei einen Finger abhobelt. Wenn er es schaffen würde, dann würde ich einfach erzählen, wie ihm das gelingt. Und alles andere, was Steffen machen will, also wenn er zum Beispiel wissen will, wie die Welt aussieht, das fragt er dann mich. Und wenn ich wissen will, was Steffen tun will, dann frage ich einfach, was Steffen tun will als, du musst mir gleich den Namen nochmal sagen, damit ich ihn mir aufschreibe, als Cherry Max. War das richtig? Doc Max Cherry, okay, ich schreibe es mir jetzt einmal auf, Entschuldigung. Ja, kein Problem, warte mal kurz. So, ich muss halt nur gucken, das habe ich jetzt als extra Fenster, genau, dann machen wir das bis hier. Genau, das reicht ja dann so in dem Stil. Vorbereitung ist alles, Herrschaften. Ihr seht, das ist das erste Mal, dass wir hier streamen. Das bedeutet auch nichts anderes als, das ist ja alles so improvisiert wie eine Werkbank, die Steffen drechselt. So, ah ja, genau, guck, funktioniert. So, das super, heißt, ich kann es nicht sehen, ich sehe den Stream ja nicht. So, verdammt. Und dich sehe ich auch nicht. Auf deinen Würfel kann ich jetzt leider nicht einblenden, ne? Nee, das ist auch nicht schlimm, den brauchen wir auch nicht zu sehen. Aber das ist super für dich. Ich sehe jetzt gerade den Online-Würfel. Ach, mit Werbung, ist ja fantastisch. Da kannst du bei der Anzahl der Seiten auch immer sechsseitig draufstehen. Für die Leute, die Pen and Paper mehr spielen, es gibt verschiedene Arten von Würfeln. Es wird dann immer sowas gesagt wie W6, das heißt ein Würfel mit 6 Seiten. Und wir benutzen hier in diesem System auch nur ein Würfel mit 6 Seiten. Das heißt, wenn man eine 4 oder höher werfen muss, hat man immer so eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass eine Sache funktioniert. Und je mehr Würfel man hat, also Steffen jetzt zum Beispiel mit Umgang 2, ist jetzt weniger, aber wenn er zum Beispiel einen anderen Wert hat mit 4, ich erinnere mich da an Technik oder sowas oder Wissen, dann kriegt er 4 Würfel zur Verfügung, was dann auch schon wieder besser ist. Und Steffen wird euch dann immer, wenn ich sage, Steffen, da musst du jetzt mal würfeln, wird er dann halt in diesem Online-Würfel-Tool euch zeigen, was er gewürfelt hat und mir das dann auch bitte sagen, ehrlich, ich vertraue jetzt einfach darauf und dann, ja, dann ist es das zum System, glaube ich, in kurzem. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu sehr radebrechend und deswegen jetzt nochmal die Bitte, Steffen, wer bist du eigentlich in diesem Abenteuer? So, ja, also, gut, dann gucken wir doch mal. Wer ist Doc McCherry? Hallo zusammen, mein Name ist Doc McCherry. Ich bin Wissenschaftler für Anwendungen aller Art. Die Jungs der 13. Etage haben mich darum gebeten, dass ich mich doch hier etwas näher vorstellen möge. Du merkst, ich lese ab, aber diesen Text habe ich ja online verfasst, also kriegt er jetzt auch eine Zweitverwertung. Warum? Ich werde demnächst eine Rolle in der 13. Etage spielen. Neben meinem ungeheuren Wissen verfüge ich über ungeheure Technik-Skills. Bereits in meiner Jugend habe ich einen Videorekorder in einen Streaming-Empfänger umgebaut. Das Problem, damals gab es noch keine Streaming-Dienste. Ich war eben schon immer meiner Zeit voraus, was an einem gewissen Almanach liegen dürfte. Dafür habe ich jedes Mal bei den Bundesjugendspielen kläglich versagt. Ich bin gespannt, auf welche Reise ich mich nun in der 13. Etage begeben werde. Sehr schön. Hast du zu deinem Blog-Eintrag noch ein bisschen erweitert? Kann das sein? Nee. Achso, okay. Entschuldigung, den hatte ich den letzten Satz nicht mehr im Kopf. Okay, super. Das klingt gut. Also ihr könnt diese Charaktervorstellung natürlich auch noch gerne kurz im Blog nachlesen. Und Steffen hat schon eine Besonderheit vorgelesen, die ich jetzt auch nochmal kurz erklären würde. Eines der letzten Sachen, die ich jetzt nochmal extra für dieses Regelsystem reingebaut habe, weil ich gedacht habe, vielleicht gebe ich Steffen auch noch ein bisschen kleine Vorteile, wenn es mal gerade nicht so läuft mit dem, was wir hier so vorhaben. Was soll das denn heißen? Nichts. Ich brauche ja alles nicht. Und zwar habe ich in den typischen Kategorien, die man etwas machen kann, nämlich Wissen. Es gibt also 4 Stück Wissen. Das ist also klar, was man weiß, woher Steffen sein Wissen hat. Athletik. Das ist alles, was mit Sport zu tun hat. Im Gegensatz zu Wissen, alles, was körperlich anstrengend ist. Technik, klar, Computer und Co. Und Umgang, ne, alles, was sozial ist. Steffen, wir können auch mal für die Hörer noch mal ganz kurz sagen, wie viele einzelne Werte du jetzt zum Beispiel hast. Wir haben ja schon gehört, du hast in Umgang 2, das heißt, du hast da 2 Würfel zur Verfügung. Wie viel hast du denn in Wissen? Das fragt er mich, wo ich hier gerade mir was einschenken müsste. Das macht er immer ganz Steffen, gemütlich. ich kann dich leider nicht sehen, deswegen wird es noch schlimmer. Entschuldigung, Wissen, 3. Genau, na, wie viel hast du in Athletik? Also Athletik 1. Soll ich mal den Zusatz noch bei Wissen 3 dazu sagen? Oder? Kannst du gerne machen, kannst du auch so machen. Also ja. Mit 2 mal der Almanach. Hast du, glaube ich, oder plus der Almanach. Genau. Ne? Der Almanach, für die Leute zur Erklärung, bedeutet, dass Steffen dadurch, dass er seine ganzen vollen Charakterpunkte bei diesem Ding gegeben hat, also die Leiste sozusagen voll gemacht hat, kriegt er die Möglichkeit, in diesem Spiel 2-mal Auskunft über das nächste Ziel sich reinzuholen. Und dieser Almanach ist natürlich eine Anspielung auf Zurück in die Zukunft, aber das muss ich euch doch nicht erklären, euch zahlreichen Streaming- und Podcast-Zuhörern nicht. Mhm. Hallo, seid ihr da? gut, ja, da ich kann gerne noch mal gucken. Ich kann gerne mal. Nee, aber lass uns jetzt erstmal so. Dann war Technik 3 mit 2 ja. Hackfleisch. Genau, das Hackfleisch. Das Hackfleisch. Genau, ist ja kein Problem, kein Problem. Ich habe einfach noch die Wortgags gesucht. Schreib doch mit gesucht. Mitch. Ich dachte, ne, verstehen Sie? Verstehen Sie? Das ist ein USB-Stick, der bei Einstecken das System für eine Minute so manipulieren kann, wie es benötigt wird. Also auch ein sehr hochtechnisches Ding. Was hast du? Dann fehlt ja nur noch Athletik, hast du gesagt? Ja, ne? Athletik. Genau, und bei den anderen beiden. Und genau. Umgang 2, genau. Genau, bei den anderen beiden hast du ja nicht die Spezialsachen, aber ich lese sie trotzdem vor. Bei Athletik hättest du eine eng anliegende Weste gehabt. Also, das heißt, das Spezial-Item hieße das Weste. Auch sehr mega witzig, hätte ich jetzt sagen. Eng anliegende Weste, die vor Schaden schützt. Und bei dem Umgang hättest du ein Pheromon bekommen, das sich das Duft-Ad nennt. Ne? Das Duft-Ad, der Charakteren positiv auf einen reagieren lässt. Also damit könntest du sozusagen diese Pheromon versprühen und die Leute sozusagen so ein bisschen besser manipulieren in diese Richtung. Steffen hat sich aber dafür entschieden, bei Wissen und Technik die 2 Spezialdinge zu holen. Bei dem USB-Stick ist es auch nur so, dass habe ich mir überlegt, dass man diesen USB-Stick im Abenteuer einmal einsetzen kann. Also nicht mehrmals. Einmal reicht. Beim einmal nach finde ich das okay. Da kann man das 2-mal machen, weil das, was da einmal nach rausgeht, muss auch nicht 100%ig direkt so Platz sagen, du musst als nächstes dahin gehen. Dann lasse ich mir schon was einfallen. Hm. Wenn wir das so zusammenfassen, ist dein Charakter ein verrückter Professor, oder? Ja. Können wir einfach so ein bisschen runterbrechen. Mhm. Genau. Da habe ich schon zu Steffen gesagt, das könnte durchaus zwischendurch mal anstrengend werden. Und ich habe mir überlegt, wenn ich mir überlege, dass, oder wenn Steffen gerade sagt, er hat gerade wirklich richtig verrückte Gedanken, dann lasse ich ihn würfeln darauf, wenn ich sage, okay, das wollen wir mal auswürfeln. Und würde er höher als 4 haben, darf er mir sagen, welche verrückte Gedanken er hat. Und bei weniger als nach 4 darf ich ihm sagen, was für verrückte Gedanken er hat. Das ist so ein bisschen, wenn man in einem Pen and Paper Leute betrunken oder verrückt spielen lassen will, dann ist es meistens so, dass dann gerne mal der Spielleiter eingreifen soll, weil dann die Person nicht mehr Herr der Lage ist. Und da schauen wir mal, wie das funktioniert. Da bin ich schon echt gespannt. So, dann kann ich ja nämlich jetzt einfach für mich auch den Online-Würfel aufmachen, weil den brauche ich jetzt. Und Steffen, guck doch mal gerade, du bist ja jetzt unser Social-Media-Mann, weil du ja der Einzige bist, der den Stream sehen kann. Wie sieht's denn aus im Chat? Gibt's schon Fragen vielleicht? Nee, noch gar nichts, unterwegs. Und Ja, wir haben den Spieler kennengelernt, dann wird es jetzt Zeit, in die Welt einzutauchen. Und ich werde dich jetzt auch nur noch mit, hier ist mein kleines Notizbuch, mit Doc Max Cherry ansprechen. Lieber Steffen. Herzlich willkommen bei diesem ganz speziellen Pen and Paper der Etage 13. Und das Pen and Paper beginnt damit, dass du unterwegs bist. Und das Interessante ist, die Reise dorthin hast du schon hinter dich gebracht. Es war eine große, lange Reise. Darf ich kurz fragen, wo du ursprünglich herkommst? Also wo Doc Max Cherry wohnt? Aus so viel Fantasie jetzt schon. Das wird zwischendurch leider, was hier spontan durch den Kopf der kommt. Der kommt natürlich nichts. Aus London in England. London in England, okay. Mhm. Dann ist es für dich natürlich auch sogar noch einen Weg über See zu machen. Ja. Denn du bist nämlich ins europäische Festland gefahren und hast dich für eine ganz spezielle Sache interessiert. Würde man gar nicht auf die Idee kommen bei deinem Fachgebiet. Was ist denn dein Fachgebiet, wenn ich fragen darf, als verrückter Wissenschaftler? Oder sagst du einfach, du bist einfach nur ein verrückter Wissenschaftler? Nee, ich also angewandte Sexualphysik. Sexualphysik. Das freut mich jetzt. Jetzt interessiert mich. Nein. Das freut mich sehr bei dem, wo du jetzt gerade hinfährst. Da kannst du angewandte Sexualphysik auch sehr gut einsetzen. Du bist nämlich alleine auf dem Weg gewesen in ein du siehst es schon von Weitem. Es entzückt dich auch so ein bisschen auch, wenn du als, ich sag mal so, als verrückter Professor natürlich schon viele lustige Sachen gesehen hast. Du siehst nämlich von Weitem viele Wimpel, viele Türme und von ganz Weitem zeichnet sich so ein Schloss ab. Und jedem, dem das klar ist, der weiß natürlich sofort Bescheid. Die ganze Welt kennt es. Es ist Midney Country. Ja, wir sind hier im weltberühmten Midney Country. Das ist ein berühmtes Imperium, um mal ein bisschen für dich reinzubringen. Midney Country, dahinter ist Walt Midney, ein Großmogul. Du hast das Land nicht einfach mit Country übersetzt, oder? Wie billig ist das denn? Ich weiß gar nicht, worauf du kommst. Also das ist ja Walt, das ist ja... Oh Gott. Das ist hier Midney Country, ich weiß nicht, was du meinst. Ist klar. Also, auf jeden Fall... Oh Gott, ist das Midney. Billig, Herr Basti. Wir warten mal kurz, bis Steffen weiß jetzt gar nicht, was der hat. Also ich sehe da gar keine Ähnlichkeit. Nee, ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich hatte da so eine Eingebung gerade. Ich muss am Almanach gucken wieder. Keine Ahnung. Ich würde dich ein bisschen auf Spur bringen, was es mit Midney Country auf sich hat. Dahinter steckt natürlich der Großvisionär Malt Midney. Malt Midney. So blöd bist du. Ist so unfassbar. Entschuldigung. Okay, wir lassen mal den Menschen, also ich weiß gar nicht, was Steffen hat. Ich glaube, der hat so ein bisschen viel Blubberwasser getrunken oder Blubberfutsch, wie man sagt in Malt Midneyland. Ich habe es jetzt einfach nur als Land mal bezeichnet. Malt Midney Country ist auf jeden Fall basierend aus dem Kopf von ihm entstanden. Und die letzten Sachen, mit denen er sich vor allem in Sprache gebracht hat, ist, dass es jetzt ein Streaming-Dienst sogar an den Start gekommen ist, nämlich Midney Minus. Midney Minus. Sag mal, wolltest du solche Reaktionen herausfordern oder? Nö, also ich weiß ja nicht, was du hast. Also ich sehe ja jetzt auch gar keine Ähnlichkeit mit irgendwas. Mit dem Minus. Ich glaube. Okay, weiter. Ja, gerne. Mit dem Minus bietet. Eigentlich Zeit. Nur mal so gefragt. Ich werde die Lacher nachher rausschneiden. Die Podcast-Folge wird sehr viel kürzer als das hier. Ah, kann ich nicht. Midnee Minus ist ein Streaming-Programm, in der sich die ganzen Filme, die früher bei Midnee erschienen sind, da gibt's abendfüllende Kinofilme. Wo halt ein paar weniger wegen Minus, ne? Viele Zeichentrickserien, genau, es gibt ziemlich viel Realserien, mittlerweile auch sehr viele moderne Sachen. Aha. Das ist das Neueste von dem, aber weltbekannt ist natürlich hier das Midnight Country in Paris. Ja, wir sind wirklich in der französischen Stadt gelandet. Du bist auch sonst noch nie in Paris gewesen, aber du wolltest schon immer mal gucken, weil du ja auch ein Wissenschaftler bist, hast du natürlich wegen deinem angewandten Gebiet der Sexualphysik, hast du natürlich großes Interesse daran, in einen Freizeitpark zu fahren. Mhm. Oh, oh, damit werden wir jetzt, glaube ich, gleich den Streaming wieder aufhören. Denn du hast gehört, dass vor allem in Freizeitparks viel gebumst wird, um es jetzt einfach mal runterzubrechen. Und, oh Gott. Du hast damit angefangen. Es tut mir leid. Ich bereue es ja gerade schon wieder. Mann. Aber vor allem ist es so, dass du herausgefunden hast, dass vor allem in den Hotels da ja auch viele Erwachsene mit sind und du im Moment eine Fachdoktorarbeit darüber schreibst, über die Frequenz von koitalem Verkehr in Freizeitparks, wenn die Kinder noch auf Attraktionen unterwegs sind. Dementsprechend, wenn die zum Beispiel auf dem Ride von Tricky Hase unterwegs sind, also dem Maskottchen, das kennt man auch, sieht man von weitem auch ganz gut. In Instagram geteilt. Zum Glück habe ich es nicht in Instagram geteilt. Oh. Tricky Hase ist das Maskottchen, das sieht man auch von weitem auch noch, ist ein Hase mit so schwarzen Löffeln und sowas, grinst dich einfach total nett an, hat so eine gelbe Hose, rote Knöpfe und begrüßt auch. Wie lange machen wir das jetzt schon? Bitte? Wie lange machen wir diesen Podcast jetzt schon? Also ich weiß nicht, wie lange der Stream schon läuft, aber wahrscheinlich 45 Minuten. Nein, insgesamt, in Jahren. Ja. Wir zwei, seit 2012. Ja, bitte. Ich habe in 8 Jahren nicht geschafft, dir mehr Fantasie anzueignen. Das macht mich ein bisschen traurig. Okay. Okay. Weiter. Das freut mich sehr. Landest auf einmal in dem Park. Wir übergehen jetzt mal, wir übergehen nicht, damit du ein bisschen ins Spiel mit reinkommst. Würde ich das Abenteuer beginnen lassen, während du vorne an dem Kassenbereich stehst, um reinzukommen, dass du gecheckt wirst. Du hast dein Ticket online gebucht, nehme ich mal an. Mhm. Ja. Okay. Du kommst zu einem untersetzten Ticketverkäufer, der einen Green Lantern Ring anhat und leise vor sich hintippelt und eine sehr laute Stimme hat. Was willst du machen? Was willst du tun? Also das ist jetzt eine Frage, die ich häufiger stellen werde, weil einfach du kannst machen, was du willst. Du kannst mich fragen, was siehst du? Du kannst aber auch sagen, okay, ich will mit irgendwas interagieren. Das überlasse ich jetzt dir. Das ist Pen and Paper. Na, ich würde ihn nach dem Sondereintrittspreis für heute fragen. Ja, er guckt dich an. Sondereintrittspreis? Moment mal. Er blättert in seinen Unterlagen rum. Weswegen willst du deinen Sondereintritt kriegen? Naja, ich bin halt ein angesehener Wissenschaftler und ich habe hier einen Feldversuch im, Midnight Country vor. Und, Midnight Country. Ja, ich möchte gerne das Sexualverhalten der Maskottchen untersuchen. Also er guckt ein bisschen bestürzt. Also sie wollen in Freizeitpark wegen Sex. Richtung, das möchte ich auch. Also er fragt sich, sie möchten in Freizeitpark wegen Sex. Okay, ja gut. Habe ich jetzt so in meinen Unterlagen nicht hier drin. Würfel doch bitte mal, damit wir es mal testen können. Ja. Mit dem Online-Würfel auf Umgang. Ich auf Umgang. Mit zwei Würfeln. Mhm. Mit zwei Würfeln. Oh, bitte. Warte mal, mit zwei Würfeln, das muss ich erst noch umstellen. So. Und sechsseitige, ne? Hat man gesagt. Genau. Okay. Genau. Ich würfle und es kommt raus die 7. Achso, du musst mir mal ist eine Zahl dabei, die ist höher als 4? Logischerweise wahrscheinlich ja, ne? 5 und 2. Gut, super. Das heißt, du hast es geschafft. Das bedeutet nichts anderes, als wenn du eine 5 gewürfelt hast, hast du das jetzt geschafft. Und ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du ja im Endeffekt so ein bisschen angeben willst und imponieren willst, dass du den Sonderrabatt kriegst. Er guckt seine Unterlagen so durch. Max Sherry, richtig? Hm. Ja, na gut. Wenn ein Freizeitpark wegen Sex geht, dem muss ja gut gehen. Dann hier durch das, er schickt dich durch das Kreuz. Oh mein Gott, nein, ich möchte das alles. Ja. Du gehst durch das Kreuz durch. Dann muss nochmal das Themengebiet ändern, das geht mir sonst sehr in eine Richtung, naja, egal, weiter. Wenn du möchtest, kannst du ja auch noch ein Nebenfach angeben, mit dem du dich gerne mehr identifizieren willst. Was wäre dein Nebenfach als Doc McCherry? Angewandte Physik der Technik. Also, wie sagt man das denn? Verflucht! Imagineering-Technik. Also Imagineering ist quasi dieses, du weißt schon, diese ganzen Fahrgeschäfte und sowas. Und das will okay. Ich mir jetzt mal näher angucken. Damit auf einmal bist du ein Doc für Fahrgeschäfte. Bist du erst seitdem du in Midney Country bist. Interessant, gut. Ja, gut, ich wusste nicht, dass es nach Midney Country geht. Gibt es eigentlich auch die Country Bears? Aber zufällig ist dann auch dein Studiengang auf einmal umgestürzt worden. Okay, ganz gut. Aber du bist natürlich eher für deine Sexualphysik bekannt, deswegen bist du auch eher darauf angesprochen. Aber gut, dann haben wir übrigens noch einen zweiten Dings. Weil Sex verkauft sich natürlich auch besser in Freizeitparks, klar. Nur und im nicht. Warte mal, ich gucke. ich guck mal. Hallo? Nee, nicht alle Fenster schließen. Nein. Ah, fuck. Ach, das wollte ich nicht. Ja, mach weiter. Gut. Du stehst am Anfang von Midney Country. Du hast schon das Gefühl, ein bisschen Jahre kommen ist schon. Es glitzert alles, leuchtet alles ganz viel. Du siehst von Weitem auf jeden Fall einmal ein Entenmaskottchen rumlaufen mit so einer rosa Schleife zum Beispiel. Hinten winkt auch noch so ein bisschen was. Ja, es ist gerade nicht so auffällig, es ist ein bisschen was los, nicht so viele Leute. Wo möchtest du hingehen? Du kannst geradeaus gehen, du kannst links gehen, du kannst rechts gehen. Ich gehe erstmal geradeaus über die Hauptstraße. Genau. Während du geradeaus über die Hauptstraße läufst, hörst du auf einmal ein kleines Mädchen brüllen. Ganz laut. Es ist ja schon ein bisschen was los. Du siehst jetzt nicht auf Anfang, aber irgendwo in der Ferne hörst du auf einmal so ein Mädchen ganz, ganz traurig und wütend brüllen. Mhm. Was machst du? Ich guck erst mal in Ruhe, ob das Mädchen da oder würde mich natürlich mal nähern. Wo kommt das her? Und dann würde ich gucken, ist das Mädchen da allein oder hat es irgendwie seine Eltern in der Nähe oder ja. Mhm. Okay, das heißt, du willst dich in Richtung des Mädchens bewegen, das können wir jetzt auch einfach so hinkriegen. Du siehst von Weitem ein Mädchen und deren Rucksack. Also es ist ein ganz süßes kleines Mädchen, schwarze Haare, ganz, ganz nett. Dir scheint so, dass da die Eltern irgendwie wohl noch nicht da so zugange sind. Vielleicht sind die auch gerade unterwegs. Wirkt jetzt aber auch nicht wie ein Mädchen, das ganz verloren ist, wenn die Eltern jetzt nicht da sind. Aber es ist schon irgendwie traurig, wenn du so dich ihm näherst. Das sieht so aus, als wäre der Rucksack offen. Okay. Genau. Ja, und ich mach mal eben kurz hier Licht bei mir an. Was willst du mit dir sprechen? Ja, gut, ich würde fragen, was ist denn los? Das kleine Mädchen guckt dich ganz treu doof an, dass auch selbst ein verrückten Wissenschaftler das Herz ein bisschen erweicht. Und sie meint so, man hat mir mein Kuscheltier geklaut. Sagt es ganz traurig. Okay. Und da soll ich jetzt was zu sagen, oder? Also sie sagt nur, mein Kuscheltier wurde geklaut und guck dich traurig an. Du hast jetzt bei Pen and Paper immer die Möglichkeit, machen, was du willst. Du kannst mir sagen, du kannst jetzt mit ihr reden. Das kannst du auch einfach gerne in wörtlicher Rede machen. Oder du kannst mir sagen, ey, ich würde zu ihr sagen das und das. Du kannst aber auch einfach sagen, interessiert mich nicht, du gehst weiter. Das ist Pen and Paper, du kannst machen, was du willst. Dann würde ich fragen, ob sie denn gesehen hat, wer das Kuscheltier geklaut hat. Ja, es sah aus wie so ein Dachs, glaube ich, war das, glaube ich. Ja, war so ein großes Tier, grau und so. Das sah aus wie ein Dachs-Maskottchen. Mhm. Okay, dann hole ich einfach mal meinen Plan aus der Tasche, den ich bekommen habe beim Eintritt. Ja, natürlich. Und würde jetzt gucken, wo sind denn welche Maskottchen anzutreffen. Ja, wenn du richtig um, also auf dem Plan selber wird jetzt nicht ganz hundertprozentig so ersichtlich, welches Maskottchen so zu finden ist. Die größten sind natürlich auch zu finden. Es gibt zum Beispiel den Ride von Tricky Hase. Tricky Hase, das ist eines der bekanntesten Rides, weil es ja auch das Parkmaskottchen ist. Da werden ein bisschen die Themenwelten angesagt. Aber so ein Dachs fällt dir jetzt auf Anhieb erstmal nicht auf. Es scheint wohl eher so ein abseitiges Maskottchen zu sein. Während du übrigens den Plan studierst, fällt dir, während du zwischendurch mal natürlich so ein bisschen den Himmel aus dem, ne, aus dem Augenblick hast, dass irgendwie alles um dich herum so ein bisschen komisch glitzert. Okay. Das ist nun mal so, also du hast das Gefühl, irgendwie stimmt was nicht, aber du kannst nicht ausmachen, was ist. Nur mal für dich so. Das Mädchen auf jeden Fall ist immer noch ganz traurig. Und dann sagt sie auch noch was zu dir. Sagt so, das war ein ganz neues Kuscheltier. Das gibt's auch von hier gar nicht, glaube ich. Oh. Das ist so ein Hund gewesen mit Schlappohren und so einem blauen Hut und so einer Schnauze. Ja. Das gibt's da gar nicht. Nee, du, was gibt's hier gar nicht? Das ist ein ganz anderes Kuscheltier. Hm. Dann würde ich Sie fragen, ob ihr denn der Dachs bekannt vorkam, ob sie den hier im Park schon mal gesehen hat. Sie guckt dich so an und sagt so, nee, aber ich kann dir sagen, in welche Richtung er gelaufen ist. Dann sag mir doch mal, in welche Richtung er gelaufen ist. Mhm. Genau, da lass mich kurz mal irgendwas nachgucken. Genau, also so wie es für dich aussieht, wird bei dem Plan, der dir ausgehändigt worden ist, zeigt sie eigentlich erstmal im Endeffekt einfach nur geradeaus. So in Ferne erkennt man, dass man da dem Central Plaza irgendwann entgegnet, woraus man, glaube ich, in alle Themenwelten gehen kann bei Midnight Country. Mhm. Kannst du mir den Dachs zurückholen? Ich bin sonst ganz traurig. Ja. ja. Was hat sie denn gesagt? Nochmal ganz kurz nochmal gesagt zum, das hatte ich jetzt akustisch nicht so ganz verstanden. Also in welche Richtung wir gehen sollen oder was? Genau, sie hat einfach geradeaus gezeigt. Also, geradeaus. Also Richtung Genau, Schloss. Einfach den geradeaus Richtung Central Plaza. Okay. Gut, da ist er hingelaufen. Das heißt, das könnte sein. Gut, dann würde ich sagen, wir begeben uns auch erstmal so langsam Richtung Central Plaza. Mhm. Nimmst du sie mit? Bleibt sie da stehen? Wie machst du das? Nee, ich würde sie nochmal fragen, ob denn ihre Eltern jetzt irgendwo in der Nähe sind und auf sie warten oder so. Ja, sie gibt ja auf jeden Fall durch, dass ihre Eltern gerade da in der Nähe sind. Die holen jetzt gerade noch was zu essen. Die kämen jetzt auch wieder und sie ist auf jeden Fall, du kannst sie auch alleine lassen. Okay, dann lasse ich sie natürlich alleine und begebe mich dann alleine dahin. Okay, du gehst in Richtung des Central Plaza, während du weiterhin in diese Richtung läufst, wird auf jeden Fall die Sicht überall hin wirklich immer viel schwummriger. Auch dir selber fühlt sich komisch an. Du kannst aber mal auf Wissen würfeln, weil Wissen auch als klassisches Talent für die Leute, die Pen and Paper spielen, hier für Wahrnehmung gilt. Und Wahrnehmung ist etwas, was du immer machen kannst. Wahrnehmung bedeutet sogar, fällt dir irgendwas Auffälliges auf. Und das kannst du jetzt gar mal machen. Mhm. Würfel mal bitte mit 4 Würfeln, glaube ich, das ist, ne? Ach so, das sind immer die Punkte, was ich habe, ne? Genau, das sind immer die du verteilt hast. Ah, warte mal, dann muss ich das nochmal kurz aufmachen. Das wäre gut, wenn du das immer im Blick behältst, ja. Ja, weil, der hatte das leider vorhin geschlossen. Gut, dann warte mal, dann mache ich das gerade mal. Aber du kannst es schon mal währenddessen aufmachen, da du aber 4 Punkte hattest, hast du auch den Eimer nach, also müsstest du eigentlich auch 4 Punkte haben. Das heißt, mit 4 Würfeln kannst du auf jeden Fall schon mal würfeln. Sicher? Müsstest du eigentlich, Wissen, ja. Waren 3. Ach, 3, okay, siehst du, dann haben wir ab 3 schon gesagt. Gut, dann nur 3, Entschuldigung, dann würfeln wir bitte mit den 3. So, dann mache ich mit 3 Würfeln. Okay, und würfeln nochmal. Dann habe ich 3, 2, 1. Oh, okay. Das ist alles schlechter als 4. Das bedeutet, es hat nicht funktioniert. Mhm. Deswegen erzähle ich jetzt, was als nächstes passiert. Was eher negativ ist, weil du den Wurf jetzt nicht geschafft hast, etwas nicht wahrzunehmen. Da ich dich jetzt habe auf Wahrnehmung würfeln lassen, ist das Klassische, was man dazu sagt. Es fällt dir nichts auf. Nee, es ist sogar eher so, dass du langsam merkst, wie auf einmal der ganze Park so ein bisschen dunkler wird, während du in die Richtung Central Plaza wirst, rennst, siehst du noch einen Kerl, der sich ganz komisch zu dir umdreht und würfel bitte noch einmal auf Wahrnehmung bitte für mich. Okay. Also auf Wissen ist es immer dann. Weil ich jetzt gerne von dir wissen würde, ob dir noch irgendwas auffällt, während dir... 6, 3, 6. 6, 3, 6, super. Das sind super Werte. Es fällt dir auf jeden Fall auf, dass der Typ anfangen wollte, mit dir zu sprechen. Mhm. Dieser Typ, der sich gerade zu dir umgedreht hat. Mhm. Aber dann, finito, ist alles schwarz vor Augen bei dir. Okay. Du, ja, irgendwie, du hast nicht das Gefühl gehabt, dir wurde schlecht, aber irgendwie gibt es dir ein schummriges Gefühl und du bist erstmal ausgenockt. Es vergeht eine gewisse Zeit und du wachst langsam wieder auf. Mhm. Ne? Also du fühlst dich jetzt auch nicht schlecht, aber du wachst Gefühl, also um dich herum, als du die Augen aufmachst, ist alles voller Stein. Ja. Überall, wo du hinguckst, ist Stein. Und du bist so ein bisschen außerhalb von einem riesigen Berg mit Gold. Es ist überall Goldketten, Goldmünzen. Mhm. Alles aus Gold ist auf einem also wirklich unmenschlichen Haufen. Der ist gefühlt 6, 7 Mal größer als du. Und genau. Und du hast das Gefühl, du bist hinten mit den Armen verbunden, also gefesselt. Mhm. Das ist so die Situation, die du jetzt gerade so ausmachen kannst. Ist das noch in dem Park oder ist das, oder weiß ich das gar nicht? Das kannst du jetzt gerade sozusagen noch gar nicht so ausmachen, weil es also lustigerweise alles so aussieht, als wäre es real. Mhm. Als wärst du wirklich in einer realen Höhle voller Goldschätze. Okay. Ja, da erinnere ich mich an an meine Zeit als Pfadfinder, wie man aus solchen Fesselungen sich befreien kann. Mhm. Und mit meinem fortgeschrittenen Alter würde ich jetzt einfach mal probieren, ob das noch funktioniert. Ja, das ist Athletik. Oh Gott. Ja gut, dann probieren wir das aber trotzdem mal. Bitte. Warte mal, dann muss ich kurz wieder... Bevor du würfelst, ich muss es dir wahrscheinlich sogar um 1 erschweren, erzähl dir aber auch gleich warum. Trotzdem würfeln, bitte. Okay, also Athletik ist nur ein Würfel. Korrekt. Und ich würfle. Genau 4. Würde normalerweise reichen. Das Problem ist jetzt hier, warum ich das um 1 habe erschweren lassen, erzähle ich dir jetzt. Du schaffst es eigentlich so ein bisschen, es schon mal anzuritzen. Also das gebe ich dir. Du ritzt es an, aber auf einmal hörst du eine Stimme, die zu sagt, ey, kannst du das sein lassen? Mhm. Kannst du mal schön die Hände da behalten, wo sie sein sollen? Ich beschreibe dir kurz, wer da kommt. Da kommt ein Typ, der sieht aus wie, ja, wie ein Pirat, würde man einfach mal sagen. Mhm. Und der scheint ein normales Auge zu haben und ein Glasauge, auf jeden Fall ziemlich ekelhaftes Auge, richtig dreckig von oben bis unten, wirkt auch ein bisschen dümmlich, aber wie ein Typ, denkst du, der auf jeden Fall seine Aufgabe erfüllt, wenn er sie bekommen hat, leider. Und seine Aufgabe wirkt so, als wollte er, sollte er dich bewachen. Mhm. Okay. Was machst du denn mit deinen Händen? Er hat ja dich aufgefordert, das sein zu lassen mit dem Aufmachen der Fessel. Machst du weiter? Na, dann lasse ich die jetzt erstmal, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen, ruhen. Mhm, okay. Und frage ihn einfach mal, wer er denn überhaupt ist. Er spuckt unten auf den Boden. Na, ich stehe halt unter dem besten Captain, den man sich vorstellen kann. Ne? Mehr musst du gar nicht wissen, Ratte. Das sagt er zu dir. Okay. Ich frage ihn trotzdem nochmal, wie sein Name ist. Darauf gibt er dir keine Antwort. Okay. Schade. Der ist jetzt genervt. Ich versuche es einfach mal. Mhm. Und sage ihm, dass ich gehört hätte, dass alle Mann an Deck sollen. Das ist für mich Lügen. Also darfst du auf Umgang würfeln. Okay. 2 Würfel. 2 Würfel. Ich würfle 5 und 4. Sehr gut. Er guckt dich an. Wo willst du denn das gehört haben? Du sitzt doch hier. Wirklich? ich soll an Bord kommen? Hat das Captain Barbotta gesagt? Soll ich kommen? Guckt er dich an, fragend. Ja, du sollst kommen. Wie hast du denn das erfahren? Ich hab's gehört. Von wem? Von draußen. Ja, das macht Sinn. Ja, von draußen, woher? Ja, bestechend logisch. Er schaut sich sehr unsicher an und während er sie langsam aufmacht, rauszugehen, kommen auf einmal zwei Gestalten rein. Oder es sieht auch fast aus wie drei Gestalten, aber die kommen turbulent reingestolpert. Alles in Piratenkostüm, wie du von weit aus sehen kannst. Einer scheint ziemlich verwahrlost zu sein mit Dreadlocks und einer hat einen Hinkefuß und die kämpfen mit Schwertern in dieser Nähe dieses Goldschatzes miteinander. Und ja, die kommen gerade so rein, sodass der Typ gar nicht mehr rausgeht, weil er auf jeden Fall zu den anderen beiden hinguckt und ganz laut ruft, Captain, Captain! Also er ist auf jeden Fall abgelenkt. Mhm. Okay, dann versuche ich jetzt weiterhin den Dings zu öffnen, die Fesseln. Mhm. Dann würfel bitte nochmal auf Athletik einmal. Leider wird hier gerade der Würfel nicht mehr eingeblendet. Ich weiß gerade nicht, warum. Doch, jetzt wieder. Okay. Achso, warte mal. Wie viele Würfeln hast du gesagt? Mit einem. Du hast Athletik. Athletik. Dann müsstest du einen Würfel haben, meine ich. Dann nehme ich nochmal einen Würfel. 3 leider nur. Hm. Okay. Du kannst dich leider nicht ganz befreien. Sie ist noch ein bisschen lose da vorhanden, aber du kannst auf jeden Fall... soweit hast du die Hände schon mal so frei bekommen, dass du auf jeden Fall schon mal ein bisschen aufrichten kannst, also aufstehen kannst. Auf jeden Fall, das merkst du auf jeden Fall, weil du halt gerade Zeit hast. Das gebe ich dir. Okay. Beim Aufstehen sehe ich da irgendwas, irgendein Hilfsmittel oder sowas? Du siehst auf jeden Fall sehr viele Schätze und was dir wahrscheinlich am ehesten auffällt, ist diese eine Truhe, die da oben steht. Auf der Spitze des Berges und da scheint es einen Riegel zu geben, der relativ scharfkantig ist. Das könntest du zum Beispiel nutzen. Also da müsstest du halt nur hinkraxeln, ne? Okay, dann versuche ich mal das Hinkraxeln. Ich weiß, wieder Athletik. Ja. Ich würfel. Wieder nur 3. Ach Mann! Du versuchst dich hochzukraxeln und fällst leider dabei mitten nach vorne über, so dass es auch ein Geräusch macht. Das Gute ist, diese zwei Herrschaften, die da miteinander kämpfen und jetzt mittlerweile, wie es aussieht, eine Frau, kriegen das gar nicht so richtig mit und der Lakai ist zum Glück auch beschäftigt. Du hörst aber auf einmal hinter dir irgendjemanden rufen, hey, komm hier rüber. Aus dem hinteren Bereich, wo die Schätze sind, scheint eine Stimme herzukommen, die nach dir wohl ruft. Ja, aber gut rüberkommen ist ja jetzt auch nicht so einfach, wenn ich da immer noch festhänge, ne? Also du bist natürlich nach vorne gefahren, aber du kannst natürlich jetzt versuchen, dich da rüber zu robben. Also der Weg sieht so aus, als wäre es jetzt leicht. Da müsstest du jetzt auch nicht auf Athletik würfeln, das würde ich dir geben. Also ich bin jetzt eigentlich frei oder wie ist das? Nee, du bist frei bist du nicht, aber du könntest ja krabbeln. Es dauert halt einfach im Moment länger, wenn du da hinkommen würdest. Okay, dann. Ist nicht so schnell, als wenn du normal alle Hände noch zur Verfügung hättest. Ja, du krabbelst dahin. Das dauert natürlich eine kleine Zeit, aber die sind halt so sehr abgelenkt, dass sie das gar nicht mitkriegen. Und um die Ecke, um eines dieser Goldberge, siehst du einen Typen sitzen, bei dem du bitte mal auf Wahrnehmung würfelst. Okay. So, dann muss ich kurz nochmal gucken. Wahrnehmung, also ist Wissen, ne? Genau, ist Wissen, Entschuldigung. Ja, okay. Ja. Das sind dann 3 Würfel. Und mit den Würfel ich... 2, 6, 4. Mhm. Also es ist dabei. Was dir auffällt, ist, dass dieser Mensch dem ähnelt, den du als allerletztes gesehen hast, bevor es dir schwarz vor Augen geworden ist. 2, 5, 4, Entschuldigung. Ja, das ist okay. Hauptsache, wir haben etwas dabei, was über 4 ist. Mhm. Du siehst, dass dieser Mensch wohl der sein müsste, dem, der dir aufgefallen ist, bevor alles schwarz um dich herum geworden ist. Genau, das fällt dir auf. Okay. Dann würde ich ihn fragen, habe ich sie vorher nicht schon mal gesehen? Er guckt sich ein bisschen unsicher an. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wichtiger ist gerade, dass wir wegkommen, oder? Ich würde trotzdem noch mal fragen, haben Sie sich nicht gerade zu mir umgedreht vorhin? Wann? Am Central Plaza. Da war ich, aber ich habe mich nicht zu Ihnen umgedreht. Das kann ich nicht gewesen sein. Sollen wir nicht lieber abhauen? Wir können ja später immer noch alles klären. Okay, aber wenn wir jetzt nicht rauskommen, dann haben wir ein Problem hier. Versuchen wir mal abzuhauen. Okay. Gut. Also es gibt so einen kleinen Höhleneingang, zu dem man einfach hingehen kann. Er schaut dich übrigens an und macht dir hinten die Fesseln auf. Mhm. Das würde ich ihn jetzt gerade eh mal selbstständig machen lassen, weil er hatte ich auch schon hinzugerufen. Und ihr schafft es, aus dieser Höhle rauszugehen. Mhm. Und wenn du dich umsiehst, du siehst so eine Art improvisierte Küste, du siehst Holzstämme und sowas. Und was für dich vor allem interessant ist, worauf du wahrscheinlich jetzt in der Höhle noch nicht bis jetzt achten konntest, ist, dass alles einerseits total real aussieht, aber auf der anderen Seite trotzdem noch das Gefühl hast, dass es ja eigentlich Maskottchen sind oder dass das alles so, du bist ja noch, eigentlich sieht man sieht immer noch, wenn man rausgeht, dass es ein Freizeitpark ist, weil wenn man so ein bisschen irgendwo hinüberschaut, sind ja immer noch verschiedene Themengegenden vorhanden, aber lustigerweise fühlt sich jetzt alles so ein bisschen realer an, vor allem bei diesen Piraten hast du das Gefühl gehabt, der Typ und sein Glasauge, das war realer, als du gerne gehabt hättest. Okay. Also das nochmal, das gebe ich dir so im Endeffekt. Ansonsten läuft jetzt der Kerl mit dir raus. Und ihr kommt sozusagen in ein sicheres Gebiet auf einen der Wege zurück. Genau, da könnt ihr euch erstmal auf eine Bank hinsetzen. Okay. Ja. Ja. Was tust du? Dann, ja gut, dann würden wir uns erstmal kurz rastend da hinsetzen. Und dann würde ich ihn fragen, wie er denn in die Fänge der Piraten gekommen ist. Er guckte dich an und meinte, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist auf einmal total schwarz vor Augen geworden und dann bin ich in diesem Goldhaufen aufgewacht. Keine Ahnung, ist Ihnen das auch so vorgekommen, dass auf einmal alles schwarz geworden ist? Ja, das war bei mir genauso. Und dann war ich halt gefesselt in dieser Höhle. Okay. Ganz komisch, wo wir jetzt da gelandet sind. Was haben Sie denn gemacht, bevor Sie in die Höhle gekommen sind? Ich kann mich noch nicht mal mehr richtig dran erinnern. Davor war ich auf der Suche nach einem Kuscheltier. Nach einem Kuscheltier? Ja. Okay. Ein Kuscheltier, was einem kleinen Mädchen geklaut wurde. Oh, das ist ja ehrenhaft. Er nennt seinen Namen übrigens. Mein Name ist Mike, wie heißt du? Mein Name ist Dr. Max Cherry. Sie sind Doc Max Cherry? Ja. Schreiben Sie sich nochmal so über Sexualphysik? Was machen Sie denn im Freizeitpark? Ja, ich habe ein neues Themengebiet entdeckt. Das ist das die Physik der Imagineering, der Fahrgeschäfte quasi. Gut, da sind Sie ja besser hier aufgehoben als mit Ihrem ersten Themengebiet. Fand ich jetzt auch ein bisschen komisch mit dem Kind und so, aber gut. Wie sieht denn das Kuscheltier aus? Wie sieht denn das aus? Was suchen Sie denn für ein Kuscheltier? Ich weiß es nicht mehr. Also ein kleiner Hund mit Schlappohren und einer blauen Mütze. Jetzt habe ich es. Genau, okay. Das ist nicht mein Kuscheltier, das ist das Kuscheltier eines kleinen Mädchens. Und das hat bitterlich geweint am Eingang und hat beklagt, dass es geklaut wurde. Das ist ja komisch. Das klingt fast wie ein Kuscheltier, was hier verkauft wird. Aber blaue Mütze, Schlappohren, nee. Komisch. Naja, gut, okay. Und das suchen Sie jetzt. Haben Sie eine Idee, wo das sein könnte? Wo waren Sie demjenigen auf der Spur? Ja, deswegen war ich ja am Central Plaza unterwegs. Da habe ich Sie dann kurz mitbekommen und dann wurde ich schwarz vor Augen. Okay. Hat das Kind gesagt, wer das geklaut hat? Eben nicht. Also sie hat nur so ein bisschen erkannt, dass es ein grauer Dachs gewesen sein könnte. Er guckt sich ganz verblüfft. Ein Dachs? Ein Dachs. Wirklich ein Dachs? Ein Dachs. Ein DAX? Ach so. War ja, DAX? Weil, okay, DAX ist natürlich, also das ist ja auch ein sehr abseitiges Maskottchen, weil es gibt hier, in Midney Country gibt es ein, gibt es halt schon so ein paar Maskottchen, die wirklich sehr abseitig sind, die wirklich gar nicht mehr so populär sind. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt zwei Attraktionen, wo ich glaube ich Dachse finden kann. Okay. Wollen wir da mal hingucken? Ja, sollen wir uns aufteilen? Dann sagen Sie noch mal eine von den beiden Attraktionen, ja, wo ich wir hätten also es gibt entweder bei gibt entweder einen DAX bei der Attraktion Liebling, ich habe die Kinder geschlumpft, da werden die Kinder blau angemalt. Ja. Und da soll es einen Riesen-DAX geben, weiß jetzt nicht. Und das andere ist eine relativ berühmte Figur aus den 90ern, der ist Donkers, der depressive DAX von Doontown. Also keine Ahnung, ob sie wollen sie zu Donkers gehen und ich gehe zu diesem Riesendax vielleicht. Ja, da gehe ich gerne wieder zu irgendwie Donkers. Das ist mit Kindheitserinnerung. Okay. dann gehe ich zu diesem Riesendax. Dann treffen wir uns am Central Plaza wieder. Was? Sie gehen zu den Schlümpfen. Genau. Ja, dann viel Spaß. Wir treffen uns dann in einer Viertelstunde am Central Plaza. Reicht das vielleicht? Okay, ja, wir versuchen es. Ja, das klingt gut. Gut. Das klingt gut. Dann bis nachher. Und dann begebe ich mich jetzt in Richtung Donkers. Genau, das ist Doontown. Das ist so eine... ja? Das ist so ein Hort für... es gab Filme darüber, über ein... eine Maus mit langen Schlappohren und einem sehr sexy aussehenden Mann, der sich aufreizend angezogen hat früher. Okay. Da wurden auch immer so Realität und Fantasie miteinander vermischt. Da soll es das erste Mal Doontown vorgekommen sein, ein Hort für Zeichentrickfiguren. Mhm. Und wenn du in diese Richtung gehst, also Doontown ist in dem Fall eher auf deine rechten Seite zu finden, in Midney Country, ich mache jetzt mit Ortsangaben nicht immer zu konkret, weil das ist unnötig in dem Fall. Mhm. Was dir auffällt, während du auf dem Weg dahin bist, dass dir immer wieder Tiere entgegenkommen und diese Tiermaskottchen. Mhm. Und zum Beispiel kommt dir zwei Hunde entgegen, die aber auf zwei Beinen laufen und miteinander eine Art Teller in der Hand halten und beide irgendwie Spaghetti Bolognese irgendwie raussaugen. Und du findest diesen Anblick schon sehr befremdlich, weil die sich auch noch unterhalten dabei. Also es ist sehr, sehr komisch. Es wirkt alles ein bisschen surreal, sie sehen aus wie sprechende Hunde, nicht mehr fast wie Maskottchen. Das fällt dir auf jeden Fall auf, während du in Richtung Doontown unterwegs bist. Wenn du auf dem Weg nach Doontown nicht noch irgendwas anderes machen willst, dann würde ich jetzt mal in die Richtung vorspulen. Mhm. Und du kommst in Doontown an. Ich will ganz kurz nochmal gucken, ob Donkers überhaupt da ist und würde ihn ganz kurz winken. Genau, also du willst gucken, ob Donkers da ist. Mit großen, dicken Pfeilen die aber leider schon so ein bisschen runtergekommen sind, ein bisschen schäbig, die Lichter sind so ein bisschen kaputt. An dir vorbei geht auch ein dicke, fette Polizistin mit so einem Schmalzkringel in der Hand. Und die sagt auch nur, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diesen DAX, das ist doch richtig. Wie kann man denn noch schlechtere Laune als ich haben, verdammte Scheiße, sagt sie. Geht an dir vorbei und du merkst, okay, in diesem Polizeirevier, also in diesem Fake-Polizeirevier, der müsste wahrscheinlich Donkers drin sein. Mhm. Ja. Ja, dann gehe ich da mal kurz rein, ja. Okay. Du gehst die Tür rein, das ist ein Empfangsbereich, hier ist eigentlich alles relativ leer. Das Gute ist, hier drin sind eher Menschen, also weniger so Maskottchen. Mhm. Das Einzige, was dir entgegenkommt, ist auf einmal ein laut bellender Funkempfänger, der lebendig geworden ist. Und der sieht aus wie, der spricht die ganze Zeit den Polizeifunk, so wie sich anhört, raus. Hast das Gefühl, das sollte eigentlich ein Maskottchen sein, sieht aber leider mittlerweile aus, als wäre es echt und hat auch so Reißzähne und kommt sogar im Flur mitten auf dich zu. Mhm. Was machst du? Ich würde es sehen, dass ich da dem Ding aus dem Weg gehe, ne? Mhm. Was heißt aus dem Weg gehen? Also ich beschreibe dir kurz, wie der Flur aussieht. Der Flur geht so rein, dass du in ein großes Gebäude reinkommst, wo viele Schreibtische drin sind. Es gibt noch rechts und links gibt es aber auch noch mal extra Türen, mhm. ja, also Büros, in die man reingehen könnte. Mhm. Willst du dich irgendwo dahin begeben oder was heißt ja, dann ausweichen? Ja, würde ich mich in eins der Büros begeben. Das, dieses kleine Funkgerät-Ding, was immer weiterhin Polizeifunk durchgibt, mhm. Du gehst also in eins der Büros rein, das kriegt das Funkgerät natürlich so ein bisschen mit auf der anderen Seite und schnüffelt sozusagen an diesem Eingang rein. Mhm. Machst du die Tür zu von dem Büro oder lässt du es offen? Ich lasse mal offen. Du lässt mal offen? Okay. Das Funkgerät kommt rein und es klingt schon fast wie ein bösartiges Knurren und schnüffelt überall, mhm. als wäre es so ein Hund, der dich gleich beißen würde. Mhm. Also da, von dem Ding geht Gefahr aus. Was machst du? Ich versuche es so ein bisschen zu besänftigen, zu beruhigen. Mhm. Wie würdest du versuchen, es zu beruhigen? So pst, ruhig und so nach dem Motto so, ich tu dir nichts und ja, so, weißt du? Ja, dann würfel bitte mal auf Umgang. Oh. Ach so. Da ja, liegt der Hase im Pfeffer. Warte mal, Umgang war zwei Würfel. Sechs und zwei. Okay, sehr gut. Ich hätte gern von dir, jetzt musst du leider ein bisschen kreativ werden, was würdest du einem wild gewordenen Funkgerät sagen, um es zu beruhigen? Würde mich einfach nur mal interessieren. Ein wild gewordenen Funkgerät, was sagt man dem? Achtung, da kommt eine Meldung rein. Gehen wir mal da gucken. Okay. Ist jetzt fast eher weniger beruhigend, aber nehme ich an, weil du eine 6 gewürfelt hast. Es guckt um sich. Meldung, Meldung, Meldung. Ich höre, auf der A59 gibt es einen Unfall. Wo? Hinterher. Und es geht aus dem Raum raus und verschwindet. Mhm. Mhm. Währenddessen du in diesem Raum bist, fällt dir auf, dass der Raum, in den du reingegangen bist, relativ dunkel ist. Und du hörst ein dickes, fettes Seufzen. Auf einem Stuhl, wo der Mensch oder das, was da sitzt, im Schatten sitzt. Mhm. Was machst du? Ich würde fragen, hallo, ist da jemand? Ja, hallo. Wer bist du? Dankas, der depressive Dachs von Doondown. Ja, yeah, willst du ein Autogramm? Ach, Dankas ist ein Dachs? Dankas ist ein Dachs, ja. Aha. Ich glaube, dich habe ich gesucht, sage ich dann. Vergiss mal das Autogramm, aber von dir wüsste ich ganz gern, ob dir zufälligerweise ein Kuscheltier in die Hände gefallen ist. Wahrscheinlich würde dir antworten, wenn er zugehört hätte, aber er ist leider zu seinem Schrank gegangen und hat sich da einen Whisky rausgeholt und den gerade runtergegeben und hat nicht wirklich, wirklich richtig gut zugeguckt und fängt dann einfach an zu schwadronieren an. Boah, damals, da war ich eine richtig große Nummer beim Film, ne? Aber dann haben die mich rausgeschmissen. Oh, und dann habe ich diese Partnerin Mickel bekommen. Oh, ist das nervig, Polizeidienst und dieses Funkgerät, furchtbar. Also du kriegst das Gefühl, er hat nicht richtig, der depressive Dachs von Doondown hat nicht zugehört. Von Dollywood. Dollywood wollte ich gerade sagen, ich weiß auch nicht, wie du gekommen bist. Ja. Also er hat leider nicht richtig zugehört. Er trinkt und sinniert vor sich hin. Mhm. Hallo, Stoff, sage ich da nochmal. Geht's dir nicht gut? Naja, Kollege, ich heiße Donkers, der depressive Dachs von Doondown. Was denkst du, wie gut's mir geht? Was kann ich denn tun? Mit glasigen Augen. Was kann ich denn tun, um dich aufzuheitern? Ich würde gern zurück nach Hause. Wo? In mein Zuhause. Wo ist denn dein Zuhause? Naja. Du bist Kollege. Doch hier in Doondown. Er guckt dich schon wieder so genervt an. Kollege, ich bin Donkers, der depressive Dachs von Doondown. Wo sind wir denn hier? In Doondown. Nein, wir sind hier in einem Polizeirevier. Aber schön, dass du es versucht hast. Er zieht Er zieht den Whisky-Einschluck durch, seufzt nochmal ganz stark. Ich würde gern zurück nach Dunder. Verstehst du? Dann guck ich, dann nehme ich meine Karte, die ich am Eingang bekommen habe, und guck drauf, ob da Dontown verzeichnet ist. Das Interessante auf dem Platz ist es, dass du eine Version erwischt hast, die noch nicht ganz neu geupdatet war. Da, wo du jetzt bist, ist einfach im Endeffekt steht nur sowas wie Polizeirevier. Mehr ist das dann gar nicht. Mhm. Aber da steht durchgestrichen drüber Dundown, als wäre das sozusagen hier neu und Dundown wäre vorher mal da gewesen. Okay. Dann würde ich ihn fragen. Sag mal, war Dundown früher mal hier an der Stelle? Endlich fängst du mal mit den richtigen Fragen an. Und pass auf. Bist du ein kluger Kopf? Ja, ja. Okay. Was ist 1 plus 1? 2. Ja, was? Und das ohne Wissen zu würfeln. Ich bin sehr, ja? Bin sehr begeistert. Ja. Okay, noch eine Frage. Wenn du dich, ich muss dich fragen, ob du dich hier gut auskennst. Ja? Wer hat Midney Country gegründet? Malt Midney. Das ist richtig. Ich habe ja aufgepasst. Ist aufgepasst, sehr gut. Was ist das neueste Produkt von Midney? Weißt du das auch? Ups, Entschuldigung, er hat ein bisschen einen Schluck auf. Oh, nee, also mit den neuen Sachen kenne ich mich jetzt leider nicht so aus, da müsste ich raten. Ja, dann würde ich dich gerne bitte auf Wissen würfeln lassen, okay. Weil das ja etwas ist, was du wissen könntest. Mhm. Wissen ist 3. Und da komme ich auf 2, 3, 5. Sehr gut. Also einmal hat es geklappt. Du erinnerst dich daran, dass du, bevor du nach Midney Country gefahren bist, hast du natürlich, wie du wissenschaftliches Interesse hast, dich natürlich noch ein bisschen einstudiert über die Geschichte von Midney Country. Und dir ist aufgefallen, dass die einen Streamingdienst eröffnet haben, der Midney Minus heißt. Ja. Und dass sie dort Filme und sowas gezeigt haben. Also, das ist das letzte Produkt, was du mitbekommen hast. Ja, das Neueste, was ich da mitbekommen habe, ist Midney Minus. Sehr gut. Da läuft ja auch meine Serie, ne? Und diese Filme, die von einem tollen Town erzählen, nämlich von Dundown, wo ich herkomme. Und ich weiß auch, wie ich da hinkomme. Soll ich dir sagen, wie ich da hinkomme? Ja, erzähl mal, bitte. Durch diese Tür. Und er zeigt in das andere Büro direkt gegenüber. Ja. Er gibt dir zu verstehen, dass du ihm folgen sollst, denn er schlurft mit seiner tapsigen Dachsfigur vom Stuhl wirklich so runter wie, oh, wie so flüssiges, kaputtes Lava und geht dann wirklich richtig langsam trottend rüber. Du hast das Gefühl, in der Geschwindigkeit könnte das Funkgerät dich dreimal aufgefressen haben, wenn es noch hier wäre, aber während du gerade rausgehst, merkst du gerade, wie das Funkgerät hinten noch Leute anschreit mit, wo ist diese Meldung? Wo ist diese Meldung? Und ihr kommt dann auf der anderen Seite des Büros an. Der Donkers, der depressive Dachs von Dundown, schließt die Tür. Mhm. Und dir fällt auf, dass es in einem anderen Büro hinter dem Schreibtisch ein Tor gibt, in dem eine Inschrift drin steht. Und Donkers zeigt dir mit dem Finger auf diese Tür und sagt, da muss ich rein. Da würde ich sagen, geh doch einfach. Ja, ich würde dich gerne, aber ich muss dazu, du hast doch gesagt, du hast sehr viel Wissen. Ja. Vielleicht kann man mit Wissen dieses Ding hier schlagen, denn auf der Tür steht was drauf und ich krieg's nicht gelöst, ich kenne mich nicht so aus, zudem mein depressiver Verstand mich langsam vergessen lässt. Wie heißt du nochmal? Muss ich selber kurz überlegen, Dr. Max Cherry. Dr. Max Cherry? Haben Sie nicht früher über Sex geschrieben? Boah, das ist ja furchtbar. Wen habe ich denn hier als Gehilfen? Das ist ja furchtbar. Oh mein Gott. Was ist denn das für eine Schmuddel-Episode von Das ist ja irgendwie cool. Das, war. Dazu habe ich Glück zum Glück diesmal nichts mit zu tun gehabt, sondern das hast du angefangen. Ja, da kann ich nicht wissen, dass ich hier noch, Mann, wo es da hingeht. Egal. So. Okay. Dann gucke ich mal auf die Inschrift. Was erkenne ich da irgendwas? Ja, ich würde dir jetzt etwas vorlesen und dir dann auch gleich nochmal dazu was sagen. Mhm. Und zwar steht da ein Text und der lautet: Welche Tiere nimmt Midney mit auf seine Arsche? Aha. Fragezeichen. Und dann stehen da drunter, wenn du weiterliest, folgender Text. Augen zu, vertraue mir. Du scheinst nicht zu begreifen, dass nie und nimmer, hör mal, na hör mal. Dieses Land, das oben sitzt, wo jeder schuftet und nur schwitzt, wir schwimmen besser hier im Gewässer. Es geht weiter, ihr seid nicht in meiner Welt, nicht eurer, und ich habe Freunde im Schattenreich. Jeder wird hier zum Mann, bloß nicht du. Dieser kryptische Text steht da und ganz fett oben steht die Frage, welche Tiere nimmt Midney mit auf seine Arsche? Nach jedem Satz steht da auch dann auch eine dicke Zeile, so als würde der Rätselverfasser wohl irgendwie immer einen Zwischenschritt lassen. Möchtest du dich mit diesem Rätsel beschäftigen oder möchtest du was anderes machen? Nee, ich würde mich schon damit beschäftigen wollen. Okay, gut, dann lese ich nochmal gerne vor für dich, und zwar Satz für Satz, wenn du möchtest, wenn dir das hilft. Welche Tiere nimmt Midney mit auf seine Arsche? Ja, aber kann ich den Text nicht lesen? Also jetzt mal richtig lesen, oder ist das geht das nicht? Ich habe leider nur ausgedruckte Variante hier. Deswegen musst du dich leider mit mir als Vorleser begnügen. Voll. Ich habe leider diesen Text habe ich jetzt nicht an mich digital verschickt. Deswegen kriegen wir das hin. Ich mache aber auch mal an den Stellen, wo es diesen Absatz gibt, immer jetzt einen strategischen Punkt. Ich habe den jetzt nur einmal vorgelesen. Das heißt, die Frage kennst du jetzt schon. Mhm. Du kannst ja natürlich auch kurz immer Notizen machen. Ne? Ich lasse dir jetzt genug Zeit dafür. Wir haben ja Zeit. Welche Tiere nimmt Midney mit auf seine Arsche? Mhm. Das erste ist: Augen zu, vertraue mir. Mhm. Und du sagst einfach, wenn du weiter vorgelesen haben möchtest. Augen. Was hast du denn vor? Also ich will nur einfach nochmal wissen, was du machst. Guck mal, was. Ne, lies einfach nochmal vor, ja. Lies einfach mal durchgängig vor. Ne, ich will ja nur, dass die Leute auch an deinen Gedanken teilhaben. Ja, gut. Ich versuche da irgendwie was rauszuhören. Ja, okay. Okay, gut. Kein Problem. Welche Tiere nimmt Midney mit auf seine Arsche? Mhm. Augen zu, vertraue mir. Ist der erste Satz. Das war jetzt eine Zeile, ja? Das war eine Zeile, okay. Ja. Mhm. Die nächste Zeile. Ich sag dir, wenn die Zeile vorbei ist. Du scheinst nicht zu begreifen, dass nie und nimmer, hör mal, na hör mal, ist die zweite Zeile. Mhm. Das nächste? Mhm. Dieses Land, das oben sitzt, wo jeder schuftet und nur schwitzt, wir schwimmen besser hier im Gewässer. Okay. Ja. Der nächste ist, ihr seid in meiner Welt nicht eurer. Und ich habe Freunde im Schattenreich. Mhm, ja? Okay. Und der letzte Satz ist, jeder wird hier zum Mann, bloß nicht du. Okay. Kann ich die ersten drei nochmal hören, bitte? Nee, sehr die ersten gerne. Zwei. Ja, Augen zu, vertraue mir. Mhm. Okay, weiter. Du scheinst nicht zu begreifen, dass nie und nimmer, hör mal, na hör mal. Okay. Das letzte? Ja. Dieses Land, das oben sitzt, wo jeder schuftet und nur schwitzt, wir schwimmen besser hier im Gewässer. Ich werde natürlich als Karl die Büroklammer dich gerne auch hier ein bisschen unterstützen. Ja. Du musst natürlich ich werde dir jetzt hier keine Hilfe geben, aber du kannst natürlich auch immer Dinge erfragen. Du kannst Gegenstände von dir benutzen. Wie viele Tiere waren es, die er mitnehmen soll? Oder? Es steht nicht, es steht keine Zahl drauf. Okay. Steht nur, welche Tiere er mitnimmt. Genau, aber es wirkt sowieso, weil es nummeriert ist, müsstest du 5 Tiere mitnehmen. 5 Stück. 5 Stück, weil es 5 Zeilen sind. Was überlegst du denn, damit wir mal teilhaben können? Ja, ich versuche aus den Sätzen heraus irgendwelche Tiere zu entschlüsseln. Also Enten habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal irgendwo. Bei welcher Zeile? Bei der dritten oder bei der letzten? Mhm, okay. Also wie gesagt, ich gebe dir nochmal die Hilfestellung. Du kannst auch, aber auch Fische andere sein, Leute, ne, fragen. Du kannst aber auch eine deiner Gegenstände benutzen, die du für sinnvoll erachtest. Das bleibt dir überlassen. Ich habe ja mein Almanach. Mhm, aha. Da könnte ich ja mal reingucken. Weil mit dem kann ich mit dem in die Zukunft gucken, oder wie war das? Es steht auf jeden Fall dort drin ein Hinweis. Ja. Der dir definitiv helfen wird, und ich bitte dich dafür, einfach mal auf Wissen zu würfeln. Dann machen wir das doch mal. Wissen war 3. Das habe ich auch noch an. Und da komme ich auf 5, 3, 2. Mhm. Der Eimer nach erblättert sich natürlich für dich auf direkt korrekte, naja, Seite. Klar, falls du. So ist er ja konstruiert. Falls du. Weil ich kann dich auch blättern lassen. Nein. Falls du übrigens Sportwetten abschließen möchtest, wäre jetzt noch die Gelegenheit dazu. Mhm. Sonst blättert er sich gerade selber. Mach ich dann heute Abend? Machst du heute Abend, sehr gut. Er blättert sich auf eine Seite, und in der steht drin, es ist so ein bisschen, als wäre es dein Tagebuch gewesen, aber es hat auch einen wissenschaftlichen Anstrich, aus den Sexualforschungspraktiken von Doc Max Cherry steht oben drüber. Mhm. Und es hört sich an wie ein Tagebuch, den Eintrag, den du jetzt gemacht hättest, aber der natürlich in der Zukunft sozusagen erst gemacht werden würde. Und es steht drin, also irgendwie kam ich mit meinen Sexualforschungen im Midney Country auch nicht weiter. Ich glaube, es war keine gute Idee, sich als Sexualforscher in einen Freizeitpark für Kinder reinzubegeben. Na gut, aber naja, wenigstens hatte ich mit meinem anderen Imagineering, ich kann es immer noch nicht aussprechen, noch nicht so Erfolg gehabt, aber das werden wir schon sehen. Was mir aber zu denken gab, war dieses Rätsel, was mir dieser komische, depressive Dachs aufgestellt hat. Was interessant war, die Lösung, die ich da gefunden habe, oder besser gesagt, das, was ich mir im Kopf gedacht habe, war ja, dass diese Sätze aus den Machwerken von Midney gekommen sein mussten. Also musste ich mir überlegen, welches dieser Sätze kam in welche von Midneys Filmen vor. Mhm. Und das hatte ich mir überlegt. Da bricht dann so langsam das Tagebuchding ab. Aber es scheint so, als wo hattest du nochmal gesagt, hattest du die Ente eingeordnet? Bei dem dritten. Bei dem dritten. Bei dem dritten. Oder beim. Bei dem dritten hast du gesagt, ne? Oder bei dem letzten? Okay. Bei dem dritten erscheint neben dem Satz dann, oder besser gesagt, in deinen Aufzeichnungen hast du diesen Satz auch nochmal aufgeschrieben und hast dir dann aber nochmal ganz, weil du wahrscheinlich einen Verrücktheitsanfall hattest, noch daneben geschrieben: Matschbanana. Keiner, nur du kannst was mit deinen Tagebucheintragungen, die du später machen wirst, etwas anfangen. Aber du hast hinter diesem Satz noch geschrieben: Matschbanana. Beim dritten. Beim dritten, ja. Ja gut, dann sind wir ja beim König der Löwen. Okay, gut. Also du würdest sagen, beim dritten haben wir König der Löwen, ja? Ja. Wie war denn nochmal der Satz? Darf ich das nochmal hören? Du scheinst nicht zu begreifen, dass nie und nimmer. Hör mal. Ach so, na, nee. Hör mal. Nee, das war dann, dann hatte ich da die Ente sowieso falsch. Ja, okay. Mhm, gut. Gut. Dann machen wir weiter. Willst du nochmal die Sätze hören? Das war jetzt der dritte, ja. Entschuldigung, ich habe das falsche gegeben. Ich habe dir jetzt für den zweiten das gegeben. Tut mir leid. Ach so. Aber ich, sorry, ich hab falsch geguckt. Aber dann hast du jetzt das dritte sozusagen schon, das zweite schon gelöst. Wir machen weiter. Erzähl. Gut, dann beim dritten, wie gesagt, war ich irgendwie auf Ende. Genau, da hast du in dein Tagebuch auch noch daneben geschrieben, Wasser und unter dem Meer hast du okay, geschrieben. Okay, dann ist es wahrscheinlich ein Fisch. Mhm. Also Ariel, oder sagen wir mal, der Film dürfte ein Ariel sein. Mhm. Mhm. Was noch? Genau, beim vierten kam mir als Eingebung irgendwie Hades. Ja. Welches Tier wäre das? Naja, Hades ist ja kein Tier. Ja, das ist das Problem, ne? Ja. Gibt es noch andere Machwerke von mitnehmen, wo du sagst, da könnte was mit Tieren drin vorkommen? Ja, da einige. Aber mit Unterwelt und so. Warte mal. Ihr seid in meiner Welt nicht eurer. Mhm. Und ich habe Freunde im Schattenreich. Im Schattenreich. Mhm. Und ich habe Freunde im Schattenreich. Küsst den Frosch. Ah, klingt gut. Schreibe ich mir auf. Dann fehlt hier eigentlich nur noch die Nummer 1 und die Nummer 5. Ne? Dann müsste ich die 5 nochmal hören, bitte. Jeder wird hier zum Mann, bloß nicht du. Ja, Peter Pan. Okay. In deinem Tagebuch findet sich ein kleiner Hinweis von einem chinesischen Mädchen, was du kurz aufskizziert hast. Ja gut, das ist ja dann aber Mulan. Mhm. Okay. Und das Erste? Müsste ich nochmal hören? Augen zu, vertraue mir. Das ist Dschungelbuch. Mhm. Welches Tier wäre das? Das wäre die Schlange. Mhm. Hast du dir jetzt alle Tiere notiert? Also ich habe jetzt Schlange, ich habe jetzt König der Löwen. Mhm. Wäre das der Löwe oder der Affe? Weil Matschbanane ist ja der Affe. Nee, in dem Fall, weil der Film König der Löwen heißt, ist der Löwe. Okay. Dann hätte ich Ariel, also dann wahrscheinlich Fisch. Mhm. Und dann haben wir den Frosch. Mhm. Und bei Mulan wäre es dann der Drache. Okay, du gibst diese 5 Tiere in diese Tür ein oder ritzt die sozusagen als Symbol neben die Sätze ein. Dir fällt übrigens auf, dass bei dem zweiten Satz der gute Herr Donkers so faul war in seiner Depressivität, dass er wohl eine Banane gegessen hat und dass er die so ein bisschen angematscht mit Bananen hinten wahrscheinlich auch noch dort gelesen hat. Das wirst du dir später in dem Tagebuch auf jeden Fall aufschreiben, unter dem Stichwort Matschbanane. Aber ah, ja. Verrückte Professoren schreiben sich ja manchmal Sachen ja auch ziemlich bescheuert auf. Mhm. Ne? Aber das nur mal für dich später. Du drückst diese Sachen in diese Tür ein und der DAX guckt dich erfreut an, denn die Tür geht auf, das Tor. Mhm. Und der DAX kriegt so ein Glänzen in die Augen, geht in den Zwischenspalt rein. Du hörst lustige Musik, Hupen, krummspringende Sachen, Ambosse, die erklingen. Und während er so in diesen Zwischenspalt reingeht, guckt er zu dir hin und meint zu dir, diese Hundefigur, die du haben willst, ne? Mhm. Ich würde mal zu den Kaisern gehen. Und dann schließt sich die Tür. Und dann ist er weg. Okay, zu den Kaisern. Ja. Huiuiui, was heißt denn jetzt die Kaiser? Da zum Schloss, würde ich mal vermuten. Mhm. Du gehst, also würdest jetzt am nächsten zum Schloss gehen, ja? Ich muss mal eben gerade mal gucken. Okay. Kannst du bitte einmal auf Wissen würfeln für mich? Ja. Moment. Eins, fünf. Mhm. Also eine Probe bestanden. Mhm. Kurzen Moment. Du gehst in Richtung des Schlosses. Ja. Als du am Anfang noch zu Midnight Country gefahren bist, hattest du ja gedacht, das sieht von weitem epochal und toll aus. Als du jetzt näher kommst, hast du das Gefühl, das Schloss hat sich total gewandelt, als wärst du total ein Jahr gekommen. Es ist runtergekommen. Es ist eine Bruchbude. Es ist wirklich aus den Angeln gehoben, als wäre da überhaupt gar keiner mehr gewesen, als hätte da Last of Us gespielt. Mhm. Der zweite Teil. Mhm. Und du kommst beim Schloss an und du kannst reingehen normal. Es ist da aber irgendwie gefühlt keiner, als wäre es irgendwie total leer. Mhm. Was möchte man? Also du kannst in den Haupteingang reingehen, irgendwie ist da auch keiner. Ja, dann gehe ich mal in den Haupteingang rein. Du gehst in den Haupteingang rein und siehst runtergekommene Scherben. Da siehst du auch so einen Zaubererhut, auf den irgendwie Monde abgebildet sind. Mhm. Ein zerbrochener Zauberstab. Kurzfristig hast du daran gedacht, dass hier irgendwie noch ein anderes Franchise irgendwie eingekauft wurde. Harry Potter in deiner Welt. Und du gehst durch und kommst in einen großen Thronsaal. Mhm. Und dort stehen Lebensmittel, die sind rumverteilt und liegt überall rum. Und es scheint jemand auf dem großen Thron hinzusitzen, aber der scheint auch, der scheint ähnlich wie der Dachs so ein bisschen kaputt zu sein. Also im Moment ist er noch ruhig. Ja, du hast ihn vielleicht so ein bisschen aus den Augenwinkeln gesehen, aber er hat dich noch nicht gesehen. Was machst du? Ich versuche ihn anzusprechen. Mhm. Du gehst also zu ihm hin und willst ihn ansprechen und dann fixiert er dich. Mhm. Du siehst für dich, dass es eine Art Vogel zu sein scheint, ein Straußvogel. Und dieser Straußvogel hat so eine Kochmütze auf. Mhm. Und ist ein Jähzorn sondergleichen. Als er dich erkennt, schmeißt er mit Sachen hinter dir her. Und du kannst auch nicht erkennen, was er wirklich will, weil in seinem wütenden Rumgeschnatter hörst du immer nur sein Geschnatter. So. Mhm. Ungefähr so. Mhm. Mhm. Ja, also er lässt sich nicht so mit sich reden. Was tust du? Ich versuche, mich zu erinnern, dass ich eine neue Erfindung habe, die solche Schnattern entschlüsselt. Ja. Okay. Und guck, ob ich sie zufälligerweise dabei habe. Ja, finde ich immer gut, dass du immer so spontan Gegenstände auf einmal dabei hast, von denen ich gar nichts wusste. Ich bin Wissenschaftler, ich habe ja schon Sachen erfunden. Ich muss mich halt nur daran erinnern, dass ich die auch habe. Natürlich, klar. Wie auch sonst. Mein Universalübersetzer. Habe ich den zufälligerweise dabei? Ja, dann würde ich Folgendes machen. Du hast doch so einen Spezialgegenstand, ne, den ich dir gegeben habe auf Technik. Und das ist ja so ein USB-Stick, mit dem du Systeme manipulieren kannst. Ah ja. In dem Fall würde ich den für dich mit einem Knopfdruck als Universalübersetzer übersetzen lassen. Mhm. Und zwar eine Minute lang natürlich auch nur, wie ich ja schon für die anderen Sachen gesagt habe. Wenn du ihn jetzt benutzt, kannst du ihn danach natürlich nicht mehr benutzen, weil er nur einmalig gebrauchbar ist. Das würde ich dir nochmal einmal sagen, aber du kannst ihn jetzt gerne benutzen, indem du auf Technik würfelst. Dann probieren wir das doch mal. Technik war 2, ne? Oh, ich muss gucken. War Technik nicht 3 oder sogar 4, weil du gesagt hast, du bist nicht doppelt 3? Technik, ne? Ja, 3, ja. Mhm. Wo habe ich den Würfel hier? Würfeln. Der 4, 5, 2. Gut, hat also funktioniert. Du schmeißt deinen Universalübersetzer an, mhm, und das Geschnatter von diesem Strauß wird jetzt simultan übersetzt, während er weiterhin schnattert. Ich gebe dir zu bedenken, wenn du jetzt weiterhin bei ihm stehen bleibst, könnte die Gefahr aufkommen, dass irgendwann mal dich was trifft, weil er schmeißt immer noch mit Tellern und sowas. Bis jetzt sind sie nur zwischendurch an dir vorbeigeflogen, aber die Einschläge nähern sich. Mhm. Okay, Dann nehme ich so meinen Rucksack als Schutz ein bisschen davor und höre ihm zu. Mhm. Okay, du hörst auf jeden Fall aus ihm raus. Das kann nicht sein. Ich sollte doch das Maskottchen werden. Der hat mir einfach den Platz weggenommen. Immer höre ich immer nur Tricky, Tricky hier, Tricky da. Aber was ist mit Ronald? Ronald Fuck. Nur weil ich so einen scheiß Namen habe, würde mich keiner als Maskottchen haben. Das kann doch nicht sein. Das geht so nicht. Ich raste aus. Ja. Das sind so die Sachen, die du hörst. Okay. Okay. Dann gehe ich zu ihm hin und versuche, ihn ein bisschen zu beruhigen, indem ich sage, kriege ich ein Autogramm von dir? Mhm. Finde ich gut den Einfall. Zuallererst würde ich dich gerne auf Athletik würfeln lassen, weil jetzt gerade ein Teller an dir vorbeigeflogen kommt. Ach. Athletik ist doch wieder nur eins. Ach Mann, das ist doch scheiße. Das hast du selber gewählt. Ja. Wusste ja nicht, dass ich so athletisch sein muss, aber vier, ha. So. Sehr gut. Du, behende wie du bist, Max Cherry kann natürlich die Flugbahn eines Tellers hervorberechnen, weil er hat ja angewandte Sexualphysik gelernt. Und aufgrund des Flugmodus, wie ja normalerweise sich Menschen zueinander nähern, kannst du auch den Teller sozusagen behende ausweichen und putzt dir auch nur ganz kurz die Schultern drüber und würfelst jetzt als nächstes auf Umgang, bitte. Kerle. Warte mal. Umgang 2. Sechs und eins. Sehr gut. Ja, du fragst ihn, also du willst ja im Endeffekt mit deiner Aktion bewirken, dass er sich geschmeichelt fühlt. Ne? Das sage ich dir jetzt einfach mal. Gut. Und er hört langsam auf zu schnattern und meint, oh, ein Fan. Hm, sehr gut. Meine drei nichtsnutzigen Cousins, die sind wieder abgehauen und mein Onkel hält gar nichts von mir. Dementsprechend bin ich froh, wenn ich mal irgendeine Aufmerksamkeit kriege. Und der fängt an aufzuschreiben. Dein Übersetzer hat auch nur noch eine halbe Minute zur Info. Ja. Genau, er schreibt das Autogramm auf. Ja, okay, dann frage ich ihn relativ schnell, wo ich denn die drei Kaiser, wo ich denn die Kaiser finde. Er guckt dich an. Die Kaiser? Die Kaiser? Meinen Sie etwa meinen Onkel Schlagobert? Schlagobert ist hier in seinem Geldspeicher. Das ist doch kein Kaiser, aber es ist mein Kaiser. Von wem haben Sie denn die Info? Vom DAX. Vom DAX? Ja, der... Ach so. Ja, wer ist denn der Kaiser der Tiere? Ach, wie kann man denn... Oh. Sie ist, er wird langsam wütender. Es ist auch nicht mehr viel Übersetzungszeit. Es wird langsam wieder so ein bisschen schnabeliger. Und er meint so, ja, Sie kennen doch wohl den Kaiser der Tiere, oder? Ja, ich kenne den König der Tiere. Das ist der Löwe. Wer ist denn ja, der Kaiser? Wer ist dann wohl der Kaiser? Der Tiger, oder was? Richtig, dankeschön. Und jetzt... Und... Er fängt wieder an, mit Tellern rumzuschmeißen in diesem verlassenen Schloss und du kannst ihn auch nicht mehr verstehen. Okay. Und die Teller dann fliegen ich auch wieder langsam in deine Richtung. Nee, dann, ja, was mache ich denn jetzt mit der Info? Okay, dann. Also. Pass auf, folgendes. Mhm. Viertelstunde ist ja auch längst schon rum. Ich würde mal sagen, ich gehe mal ganz kurz davor auf den Central Plaza, um mich mit dem Herrn von vorn zu treffen. Okay. Wie hieß der? Ich hab vergessen. Der hieß Mike. Mike, ja, mit Mike. Ja. Mhm. Als du beim Central Plaza ankommst, hast du ganz recht, die Viertelstunde ist schon rum, laut deiner Uhr. Mhm. Aber es ist kein Mike da. Okay. Er kommt nicht. Es vergeht Zeit. Wie lange du jetzt auch warten möchtest, es vergeht Zeit. Es vergeht Zeit. Dann würde ich die Zeit nutzen, um nochmal auf meine Karte zu gucken, ob da irgendwas auf eine Attraktion oder einen Treffpunkt mit einem mit einem Tiger hinweist. Mhm. Dann würfel doch bitte mal für mich auf Wissen. Okay. Da habe ich 4, 2, 3. Mhm. Hat also geklappt. Und dir fällt direkt auf, weil ich dir vorhin ja auch gesagt hatte, dass die Machwerke von Midney, von Malt Midney, überall aufgelistet stehen. Gibt es einen Bereich, das der Bauen heißt. Kommt immer gut der Kai. Podcast. Ja, was? Ich weiß, danke. Der gibt es einen Bereich, der sofort den Namen Kaiser sogar drin hat, nämlich der Kaiser der Tiger. Und das befindet sich im Adventureland, so heißt es hier. Ist eine Attraktion und nennt sich der Kaiserfelsen. Okay. Ja, Das wäre ja jetzt dann, das, am ehesten das Ziel. Werde ich gucken, ob der Mike irgendwo in der Nähe ist, ob der sich nähert. Mhm. Im Moment siehst du keinen Mike in der Nähe. Und dann würde ich sagen, sehe ich sonst noch irgendwas da, wo ich eine Nachricht hinterlassen könnte oder sowas, dass ich sage, hier, ich habe mich mal in Richtung Kaiserfelsen begeben oder so? Ja, du bist ja, weil du ja Wissenschaftler bist, hast du eigentlich auch immer so, bist du der Typ, der ein bisschen oldschool auch wahrscheinlich Stift und Papier dabei hat, würde ich dir einfach geben. Kannst du gerne eine Nachricht schreiben. Was willst du in die Nachricht reinschreiben? Ich würde sagen, hier, Mike, hab dich nicht angetroffen, bin jetzt auf dem Weg zum Kaiser. Nee, wie heißt das? Kaiser der Tiger. Kaiserfelsen. Kaiserfelsen. Kaiserfelsen? Mhm. Ja. Okay, Kaiserfelsen. Gut, und das... Okay, ich schreib mir die Nachricht mal eben auf. Das papp ich dann da... bei der Central Plaza gut sichtbar an einer Stelle. Super. Dann spulen wir doch mal bis zum in Richtung dieser Attraktion vor vom Kaiserfelsen und das, was schon in den anderen Attraktionen so ein bisschen rausgekommen ist, ist auch dieses Areal sieht aus wie wirklich die afrikanische Steppe. Mhm. Also es ist wirklich der Sand, den du da unten fühlst, fühlt sich alles so plastisch an. Und das bedeutet auch, dass du von Weitem schon etwas hörst, was normalen Menschen natürlich auch ein bisschen die Furcht in den Nacken bringt, nämlich Gebrüll von Raubtieren. Trotzdem hast du immer zwischendurch das Gefühl, dass dieses Raubtiergebrüll trotzdem noch ein bisschen menschlich angehaucht ist, weil da immer noch Leute in Kostüm wahrscheinlich drunter stecken. Hoffentlich, denkst du dir. Mhm. Und was machst du? Also du hast einfach große Steppe und du siehst von Weitem halt auch der als Kaiserfelsen beschriebene Felsen, den sieht man definitiv, der ist nicht weit. Gut, ich würde mich dann mal vorsichtig versuchen anzunähern, einfach um ein bisschen Sicherheit zu haben, dass die Tiere da nicht zufälligerweise jetzt echt sind. Und ja. Du willst also dich vorsichtig dem Kaiserfelsen nähern, ja? Mhm. Gut, dann würfel doch bitte mal auf Athletik, weil du dich anschleichen musst. Ach du Scheiße, das wird doch nicht. So, warte mal, dann muss ich auf einen Würfel umschalten und dann würfeln. Wann musst du denn eigentlich mal würfeln? Ich habe die 6. Das kommt, wenn ich sozusagen einen Gegner für dich habe. Ja, die 6 heißt, fantastisch, du schleichst dich wie eine junge Wildkatze selber. Mit deinen verrückten, bunten Haaren. Trotz dessen wirkt es wie so ein Busch, aber so ein bunter Busch, der nicht großartig auffällt, der vielleicht verfärbt ist, denn als du an dich dem Kaiserfelsen näherst, merkst du auch, schön ist hier schon lange nicht mehr. Das sieht wirklich so aus, du siehst mal von weitem zwischendurch mal irgendwelche Skelette sehen von abgenagten. Du gehst mal von aus Gazellen, was Tiger halt zu fressen. Auf jeden Fall tote Tiere. Mhm. Und du siehst Löwen, die mit runterhängendem Schwanz oben am Kaiserfelsen auf und ab tigern. Das ist kein schöner Anblick. Auf jeden Fall gefährlicher Anblick. Mhm. Es sind da überall Löwen vertreten. Ne? Mhm. Und der Tiger ist wo? Oder sehe ich den noch nicht? Welchen Tiger suchst du denn? Ja, irgendeinen erstmal. Prinzipiell. Okay, also du willst rausfinden, ob du noch etwas Auffälliges siehst. Ja, dann würfel doch bitte mal auf Wissen, wegen Wahrnehmung. Mhm. 6, 1, 5. Gut. Wenn du dich da umschaust beim Kaiserfelsen, fällt dir auf, dass an der Spitze, dass man die ganze Attraktion überblicken kann oder das ganze Land, wie auch immer, dass dort oben ein Löwe liegt mit einer schwarzen Mähne, Augenkratzern und das scheint so, als wäre das hier der Chef von dem ganzen Ding und er sieht nicht gerade freundlich aus. Das ist wahrscheinlich der Chef von der ganzen Bande hier. Okay. Bringt mich aber auch nicht weiter, weil ich suche ja einen Tiger. Was habe ich denn gesagt? Löwe. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Also, der ist ein Tiger. Also, sorry. Okay, sorry. Okay. Ja, es geht immer nur um Tiger. Ich habe mich versprochen. Ich weiß, wie ich auf Löwe gekommen bin. Sorry. Ja, okay, dann. Ja. Sehe ich irgendeinen sicheren Pfad an den anderen Tigern vorbei? Das ist eine gute Frage, die du am besten auch nochmal mit Wahrnehmung würfelst, weil das jetzt immer spezialisierte Wahrnehmung bedeutet. Okay. 3, 3, 4. Mhm. Du siehst einen Pfad, aber ich möchte dich darauf hinweisen, dass egal wie frei dieser Pfad ist, trotzdem die Tiger überall rumstreuen. Du könntest über die Rückseite sozusagen reinkommen. Aber ich kann dir nur sagen, weil es Tiger sind, könnte es natürlich gefährlich werden. Aber es gibt einen Pfad, ja. Mhm. Möchtest du diesen Pfad beschreiten? Ja, ich würde es versuchen. Mhm. Du beschreitest diesen Pfad und würdest dich damit sozusagen auf die Rückseite des Kaiserfelsens bewegen. Und während du so über diesen Weg gehst, manchmal siehst du dann auch so Sachen, die für eine Attraktion stehen, wie so ein Kassengeldautomat, der total überhaupt gar nicht in diese Steppe passt. Und während du langsam aus dem Blickfeld von diesem schwarzhaarigen Tiger sozusagen kommst, bemerkst du, dass du beobachtet wirst. Von wem? Sehe ich das auch? Ja, es ist eine weibliche Tigerin. Ich weiß nicht, wie man das richtig gendert. Mhm. Eine weibliche Tigerin, die dich mustert. Okay. Und sonst macht die nichts. Im Moment guckt sie dich an. Das könnte eine Angriffsstellung sein. Weiß man nicht. Ja. Was tust du? Ich mache mal eben hier kurz eine Tür auf, falls hier eine Bahn drin ist. Was mache ich da? Gehst du eigentlich weiter oder bleibst du jetzt stehen? Ich würde weiter versuchen zu schleichen. Okay. Also ich gucke erst mal. Genau, sie hat dich auf jeden Fall erfasst und steht auf. Oh. Tja, was macht man denn da jetzt? Habe ich irgendwas dabei, um sie irgendwie abzulenken? Kann ich hier irgendwas zuwerfen? Was weiß ich? Ich habe ja noch mein Pausenbrot dabei zum Beispiel. Könnte ich das jetzt benutzen? Was ist denn auf dem Pausenbrot drauf? Ja, so Gazellenschinken. Gazellenschinken. Na klar, das hat man ja auch im Kiosk immer direkt bereit liegen. Dann würde ich dich nicht werfen lassen, dann wirf doch mal den Gazellenschinken. Wirf es mal hin. Wohin willst du es denn werfen? Ja, Richtung Tigerdame. Richtung Tigerdame. Damit die dann damit beschäftigt ist. Das Gazellen-Sandwich landet vor ihren Füßen und sie guckt es an. Und dann guckt sie wieder dich an und guckt ein bisschen genervt. Oder ich weiß nicht, wie du diesen Ausdruck deuten sollst. Da passiert nicht viel. Okay. Das ist doch scheiße. Aber sie spricht auf einmal. Sie sagt, okay. Was willst du hier? Da sage ich, ich möchte zum Kaiser. Hallo Herr Kaiser, sage ich dann. Zu welchem Kaiser? Ah ja, zu deinem Häuptling da oben. Das ist nicht mein Häuptling. Okay. Der richtige Häuptling ist tot. Okay. Kannst du mir etwas erzählen, was dieser, warum dieser Häuptling da jetzt sitzt? Ja. Ich nenne ihn mal nicht Häuptling, sondern er ist ein Schuft. Es ist Gnar. Und ich glaube, er hat eine Falle gestellt für mein Nusterfa. Magst du das selber, ne? So. Für meinen Mann Nusterfa. Er ist leider tot bei einer Stampede umgekommen. Und mein Sohn Pimper. Mein Sohn Pimper ist verschwunden. Ja. Ab in die Steppe. Mhm. Deswegen ist das nicht. Und seitdem hat Gnar alles übernommen. Und wird seine ganzen Marotten hier verteilen. Es hat angefangen mit dem viel zu vielen Fressen bis hin zu dieser komischen Hundefigur auf seinem Thron. Ah. Und sie guckt auf den Boden. Ich wollte gerade sagen, wollte gerade fragen, ob er vielleicht auch kleinen Kindern ihr Kuscheltier klaut. Aber ja, anscheinend hat er das. Dann würde ich sie fragen, ob sie mir diese Hundefigur klauen kann. Das ist ja schon mal was. Ja, kannst du machen. Was willst du denn machen? Also willst du einfach nur fragen? Ja, ja. Willst du sie irgendwie... warum sollte ich das tun? Damit mich Gnar zerfleischt? Nein, weil das seine... sein Selbstbewusstsein schwächt und dann könnt ihr ihn angreifen. Ah, du willst sie überreden. Dann ja. Würfel mal auf Umgang. Okay. Natürlich möchte ich sie überreden. Mhm. Umgang war 2, ne? Mhm. Na, 2-1. Sie guckt dich an. Ich kann das nicht tun. Es gibt ein Gesetz bei uns Tigern. Der Kaiser ist leider der Kaiser, der hier auf dem Kaiserfelsen sitzt. Aber der rechtmäßige Kaiser ist der Sohn meines verstorbenen Mannes Mustafa. Es ist Pimba. Der Kaiser der Tiger. Wo ist denn Pumba? Nur er kann das. Der ist verschwunden. Pimba, Entschuldigung. Pimba, ja. Der ist verschwunden. Bei Pumba? Der ist verschwunden in den Weiten der Steppe. Ich kann dir sagen, in welche Richtung es geht, wo ich mir vorstellen kann. Aber ich kann ihn nicht weg, weil Gnar ein Auge auf mich hat. Okay, und er will mich bald heiraten. Oh Gott, das trägt sich ja alles so ewig hier. Ja, okay, dann erzähl doch mal. Wo ist denn... Sie zeigt dir mit ihren Pfoten den Weg. Übrigens, interessanterweise geht sie auf allen Vieren, aber lustigerweise ist bei einem ihrer Pfote, sieht man einen menschlichen Finger durch. So als sieht es wieder so aus, als wäre da so ein Mensch drin, ja, ja. Der das steuert. Aber trotzdem wirkt sie total tierisch. Real. Ja. Genau, tierisch. Gut. Dann gehen wir mal dahin, gibt wo sie zeigt. Sie gibt, genau, sie gibt dir die Richtung an. Du kannst dann da in Richtung gehen. Es wird immer dschungeliger. Es fühlt sich auch wirklich an, richtig wie Dschungel. Wie bist du eigentlich angezogen? Haben wir noch gar nicht geklärt. Wie siehst du eigentlich aus? Hätte ich mal von Anfang an fragen sollen. Na, kannst du dich mal ein bisschen beschreiben? Ich sehe ganz normal aus wie ein Tourist, der in einen eigenen Freizeitpark geht. Aber okay, das heißt, darf ich nochmal erwähnen, dass du ein verrückter Professor bist? Hast du noch irgendwelche interessanten Sachen bei dir? Ach, ich habe eventuell noch so den ein oder anderen Hut bei mir, um mich mal zu stützen zwischendurch. Dann habe ich, was? Ein Rucksack natürlich, hatte ich ja schon erwähnt. Dann, ja, weiß nicht, auf was zielst du ab? Ich habe keine Ahnung. Nee, du kannst einfach dein Äußeres jetzt mal beschreiben können, so, weil wir das jetzt noch nie gemacht haben. Shorts, ein Hemd an. Shorts. Okay. Gut. Sandalen ohne Socken. Mhm. Sandalen ohne Socken, gut. Mhm. Habe ich mir gemerkt. Du gehst in den Dschungel hinein. Oh, ja, es wird schon eine Rolle spielen. Mhm. Du gehst in den Dschungel herein und der fühlt sich wirklich an wie ein Dschungel, ist auch so bedrohlich wie ein Dschungel. Also es, ne, dadurch, dass du im Hintergrund ja auch immer dieses Tigergebrüll hattest, ist das schon sehr, sehr gruselig. Mhm. Und da du ja als Wissenschaftler mit kurzen Hosen und Shorts und T-Shirt unterwegs bist, kommt es irgendwann dazu, dass du das Gefühl hast, dass du am Bein gestochen worden bist. Okay. Und dir wird ein bisschen schwummerig, weil du als verrückter Wissenschaftler bist bestimmt auch ein bisschen hypochondrisch veranlagt, kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall kommt es soweit, dass du merkst, diese ganze Dschungelästhetik, alles um dich drumherum ist so komisch grün und lässt dich ein bisschen verrückt werden. Mhm. Und verrückt werden bedeutet, ich würfel mal für dich mit einem sechsseitigen Würfel und gucke mal, ob du mir sagst, was für Verrücktheiten dir jetzt gerade einfallen oder ich das sage. Für dich gewürfelt. Gut. Ich muss dir das Ergebnis nicht sagen, das ist guter als Spielleiter. In dem Fall weißt du es aber, weil ich dir jetzt was sagen werde. Du findest auf einmal Insekten richtig nahrhaft. Früher hast du dich immer nur vom normalen Fleisch und Gemüse ernährt. Du findest jetzt Larven, Schnecken und selbst die Häuser, findest du, sind eine richtige Delikatesse. Mhm. Und deswegen legst du dich jetzt auch einfach auf den Boden und fängst an, unter Steinen zu suchen und dir Insekten zu finden. Schleim mich jedoch vitaminreich. Richtig, richtig. Während du das tust, hast du das Gefühl, in deinem Kopf kommt auf einmal so ein so ein großes laufendes Nashorn vorbei und es meint so, probier's doch mal mit Lässigkeit und isst dazwischendurch einfach mal so ein Happen irgendwas in dich rein. Und ja, du bist gerade sehr viel mehr mit Insekten beschäftigt als mit deinem eigentlichen Auftrag. Bis es auf einmal raschelt und es kommt immer näher. Und du denkst dir so, was ist das denn? Bist kurzzeitig von den Insekten abgelenkt und dann sagt auf einmal eine Stimme, hey, das ist unser Essen. Nimm nicht mal unser Abendessen weg, du Arsch. Jetzt wachst du auch langsam wieder aus deiner Verrücktheit auf bemerkst, dass vor dir diese kleine Stimme, musst du erstmal suchen, steht vor dir ein sehr kleiner, sehr, sehr kleiner Mensch in einem sehr schlechten Wieselkostüm. Und ja, es sieht aus, als hätte er eine Wiesel-Gesichtkappe an. Und ja, der spricht dir auf einmal und meint, geh weg von dem Essen. Und dann sagt er, wenn du nicht weggehst, dann kommt mein Freund auf dich zu. Und du hörst, wie es ganz doll lauter raschelt in dem Gebüsch und irgendwas noch näher auf dich zukommt. Was machst du? Ja, ich hätte damit auf, erstmal die Käfer zu essen, weil ich werde gerade wieder normal quasi und merke, dass das mir auch nichts bringt. Und so normal, wie ich halt sein kann. Und frag ihn, wer ist denn dein Kumpel? Das wirst du jetzt schon sehen, wenn du nicht aufhörst zu essen. Und er hat es nicht ganz so mitbekommen, dass du weiterhin eigentlich aufgehört hast zu essen. Aber dann kommt auf jeden Fall so ein richtig, richtig fetter, übergewichtiger Typ mit so zwei Bier, mit so einem Bierhelm oben, den er an sich rangeführt hat. Und seine Hauptfähigkeit ist es, richtig doll zu rülpsen, als er direkt angekommen ist. Er rülpst auf jeden Fall erstmal volle Kanne, dass es richtig doll stinkt. Und dann sagt die kleine Person, los, Tumba. Was? Und dann sagt Tumba zu ihm, aber Pimon, ich hab da echt keinen Bock drauf. Ich mach das nicht. Der ist doch auch nicht mehr. Lass uns doch einfach wieder reingehen zum Kollegen und weiter zocken. Das ist das, was du hörst. Okay, dann würde ich fragen, halt, stopp. Es bleibt alles, wie es ist. Keiner geht hier weg. Ist euer Kumpel zufälligerweise ein kleiner Tiger? Pimon guckt Tumba an. Klein? Klein? Du weißt gar nicht, wie viel so große Tiger fressen. Okay, dann ist er mittlerweile ausgewachsen. Dann frage ich, dürfte ich den mal kurz sprechen? Ich habe da Kunde an ihm. Pimon geht auf dich zu, der ist ja nur halb so groß wie du, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie man das richtig sagt, man sagt ja nicht mehr Zwerg heutzutage, sondern kleiner Mensch. Kleinwüchsiger? Kleinwüchsiger, danke schön. Er ist ein Kleinwüchsiger und der kommt dann, versucht dann wirklich Autorität auszustrahlen, aber tippt dann halt mit dem Finger natürlich nur in deinen Bauchgegend und sagt, willst du uns unseren Freund wegnehmen? Sag ich nein. Natürlich nicht. Was willst du dann von ihm? Ich möchte ihn fragen, wo er herkommt. Hierher aus dem Dschungel? Ich glaube, er kommt woanders her, sage ich dann. Ich glaube, er kommt vom Tigerfelsen. Aha, und woher willst du das wissen? Du siehst mir nicht aus wie jemand, der viel Zeit am Tigerfelsen verbracht hat. Aha. Viel Zeit nicht, aber genug, um rauszufinden, dass da ein Tiger vermisst wird. Okay, Piman und Tumba tuscheln miteinander. Tumba rülpst auch noch zwischendurch einmal. Und dann ist auch langsam klar und sie meinen so, ja komm, wir haben ja auch ein Motto hier, das heißt Nutella Amara, komm mit, wir gehen in unsere Bude. Und die beiden nehmen dich mit. Und das Interessante ist, dieses Dschungelsetting, die beiden gehen nicht weit weg. Mhm. Eines dieser Dschungelseiten oder eines der Bäume sieht gar nicht so echt aus wie die anderen Sachen. Und du siehst, das ist einfach eine Tür. Die beiden, er macht eine Klinke runter, die Tür geht auf. Und du siehst, eine Sofagarnitur, Pizzaschachteln, mhm, viele Chips. Und auf einem dieser Sofas sitzt ein, ja, großer Tiger und der hat ein Headset auf und versucht mit seinen Tatzen einen Xbox-Controller zu bedienen und kriegt es aber nicht so ganz doll hin, weil die Tatzen sich immer in den Xbox-Controller bohren und du hörst auch schon wieder, wie Pimon sagt, ey, Pimba, das kann nicht sein. Wenn du jetzt noch einen kaputt machst, dann haben wir nichts mehr zum Zocken. Mhm. Ja. Gut, dann würde ich versuchen, den Tiger anzusprechen. Mhm. Sagen hier, ich glaube, deine Mutter vermisst dich. Geh mal nach Hause, Junge. Kämpf mal gegen deinen Onkel. Nein, dein Onkel ist Narr. Ne, wie heißt der? Gnarr. Gnarr. Unterdrückt die anderen Tiger. Ich würde mal nach Hause gehen. Weil du bist der rechtmäßige Erbe, habe ich gehört. Pimba drückt auf die Pausentaste und verhakt sich so, dass er den Controller kaputt macht mit seiner Kralle. Steht auf zwei Beinen, okay, und geht dir entgegen, mhm, und scheint sehr wütend zu sein. Wer bist du? Und was denkst du eigentlich, dass du mir Befehle zu geben hast? Das ist kein Befehl, sondern eine Empfehlung, sage ich dann. Und mein Name ist übrigens Dr. Jerry. Wie die Kirsche. Dr. Jerry oder Sherry? Sherry. Ich habe gerade Jerry. Achso, ich habe gerade Jerry verstanden. Ich dachte, du wolltest dich tarnen. Ah. Pimba guckt dich an und meint so, beschäftigst du dich normalerweise nicht mit kopulierenden Menschen? Das kann doch nicht wahr sein. Hör zu. Und er geht auf dich zu und versucht dich mit den beiden Armen festzuhalten. Okay. Also es ist schon eine Art Angriff, kann man sagen, dass er dich festhalten will, weil du willst vielleicht nicht festgehalten werden. Außer du sagst mir, du möchtest jetzt gerne in der Position sein, festgehalten zu werden. Zum Knuddler? Na, es wirkt weniger wie ein Knuddler. Okay. Dann sage ich ihm, lass diese Wut nicht an mir aus, sondern an deinem Onkel, der da präsig auf dem Felsen sitzt. Du merkst, wie er von dir ablässt und sich auf das Sofa setzt und das Spiel, was dort gespielt wird, weitergespielt wird. Dann spreche ich ihn weiterhin an. Hast du kein Interesse daran, auf dem Felsen zurückzukehren? Er zieht das Headset an und hört dich nicht mehr. Oh. Dann sagst du, gut, dann gehe ich halt. Nee, Quatsch. Also er guckt völlig gebannt in das Spiel rein, was sie da spielen. Es sieht lustigerweise aus wie ein Spiel, bei dem der große Mensch von dem kleinen Mensch geritten wird auf so einem Weg. Also ist jetzt kein Porno, ich muss es anders formulieren. Bei dem... Klingt gerade ein bisschen komisch, bei dem das Wiesel auf dem Hausschwein reitet, wie so ein unendlicher, wie heutzutage so Apps, wo du so unendlich rumrennen kannst. Und groß drüber steht Hakuna Matata, das Spiel. Mhm. Dann habe ich ja noch mein Hackgerät oder habe ich das vorhin schon aufgebraucht? Das hast du wegen der Übersetzung bei Ronald Fuck schon aufgebraucht. Okay. Möchte dich noch ein bisschen umschauen, um zu sehen, dann, ob dir irgendwas... Okay, dann versuche ich ihm nochmal seine Aufmerksamkeit abzuringen und sage, oder falls es bei ihm nicht funktioniert, versuche ich es bei einem von den anderen beiden und sage hier, ich kenne mich mit Technik sehr gut aus. Ich würde versuchen, dass ich euch aus der Kiste noch ein bisschen mehr Leistung raushole. Also sagst du zu Tumba und Pimon? Ja, weil der andere hört mich ja nicht. Ja, das stimmt. Beide tuscheln wieder, es wird gerülpst und beide stimmen zu. Okay, dann gehe ich an das Gerät und versuche, statt es natürlich aufzupimpen, es kaputt zu machen. Okay, dann würfel doch bitte auf Technik. Mhm. Dachte ich mir. Technik war ja... Ich hätte auch auf Athletik dürfen können, wenn du es mit roher Gewalt probierst, aber du willst es ja jetzt technisch lösen. Ja, genau. Technik, dann bitte. Drei Würfel. Ich würfle und komme auf 2, 3, 4. Du schaffst es mit deinen technischen Skills, die daraus bestehen, dass du mit einem Dietrich eine bestimmte Schraube lockerst, sodass das Ganze, die ganze Konsole ausgeht, dass die Konsole wirklich ganz aus ist und Pimper dich jetzt anguckt und das Headset abnimmt. Mhm. Und jetzt was erwartet von dir. Noch sagt er nichts. Er guckt auch so ein bisschen geistesabwesend in deine Richtung. Dann sage ich zu ihm, naja, gut, ich wollte das Ganze aufpimpen, habe jetzt wahrscheinlich hier irgendwas falsch gemacht, aber ich kann es dir wieder in Gang setzen, aber nur, wenn du zum Kaiserfelsen gehst. Mhm. Er guckt dich an, er guckt Pimon und Tumba an und dann steht er auf, geht zu denen hin, es wird diskutiert, es wird gerülpst, es wird auch ein kleiner Brüll losgelassen von Pimba und dann fängt Pimon an zu heulen und holt ein Taschentuch raus und dann sagt Pimon, hey, du kannst das nächste Achievement bei Hakuna Matata auch demnächst holen, aber ich glaube, du weißt, dass du mitgehen musst. Dann wird traurige Musik im Hintergrund eingespielt, weil die Xbox wieder angegangen ist. Zum Glück bist du geistesgegenwärtig und kannst sie auch wieder ausmachen, wenn dich das nervt. Mhm. Ansonsten, du hast es geschafft, Pimon dazu zu bringen, mit dir zu kommen. Mhm. Und wir spulen das Ganze jetzt so ein bisschen vor. Pimba und du gehen jetzt zum Kaiserfelsen. Es passiert alles so ein bisschen, als wäre das ein Machwerk von Midnight Country, denn Pimba geht jetzt hoch zum Kaiserfelsen und geht hoch und geht auf Gnar zu und fordert ihn so ein bisschen heraus. In dieser Zeit hast du freien Zugang zum Thron. Mhm. Okay, dann gehe ich. Also es wird gekämpft. Gehe ich mal zum Thron und guck, ob diese dieses Plüschtier da frei rumliegt. Mhm. Wenn die beiden gekämpft haben, erreichst du gerade den Thronsaal und du siehst, wie auf einmal Mike diese Hundefigur mit der blauen Mütze klaut und dann rausgeht aus dem Hintergrund, also hintenrum, wo du das letzte Mal versucht hast, auf der anderen Seite reinzukommen und rennt mit der Hundefigur weg. dann renne ich ihm natürlich hinterher. Mhm. Schaffe ich das, den einzuholen? Ja, mach mal Athletik. Mhm. So langsam habe ich sie raus, wie das hier funktioniert. So. Sehr gut. Warte mal. So, Athletik war einer nur. Eins. Okay. Ich würfel gerade auch noch mal. Okay. Ich muss kurz mal was nachlesen das erste Mal, weil ich gerne was nachgucken muss. Mhm. So. Ja. Du versuchst hinterher zu rennen, aber du merkst, dass Max Cherry sich in letzter Zeit wenig mit sportlichen Dingen auseinandergesetzt hat. Vielleicht in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Und dementsprechend schafft das nicht so gut hinter ihm her. Mhm. Und du kannst aber trotzdem immer noch erblicken, wo er hingeht. Mhm. Und während er gerade die Attraktion verlässt, siehst du, dass Mike auf einmal ein Hase entgegenkommt. Und dieser Hase kommt ihm entgegen und dann fällt diese Figur erstmal auf den Boden und die beiden, so wie es aussieht, von Weitem prügeln sich. Was willst du machen? Ich versuche, dass ich an die Figur rankomme, also an das Plüschtier. Mhm. Du versuchst, dich zu nähern. Das dauert natürlich jetzt deine Zeit. Du hast ja die Probe jetzt auch nicht bestanden. Mhm. Wenn du es fast schaffst, hinzukommen, haut der Hase Mike richtig eine rein. Der fällt nach hinten über und der Hase schnappt sich den die Figur und nimmt die Figur weg. Und der ist so schnell unterwegs, du siehst leider auch nicht so richtig, wohin er gegangen ist. Und Mike liegt auf dem Boden und Dann gehe ich erstmal. Ich wollte sagen. Ach so, ja. Hm? Nee, mach du. Entschuldigung, mach du erstmal. Dann, okay. Dann gehe ich erstmal zu Mike und frage ihn, wo er denn gewesen ist vorhin. Ja. Mike würde dir gerne antworten, wenn er nicht gerade wirklich total kaputt zerdeppert auf dem Boden liegt. Und dementsprechend würde ich jetzt auch hier, Steffen, ja, für dieses Abenteuer einen Break setzen. Okay. Ein erster Teil Ende, weil die Zeit ist schon sehr weit vorangeschritten, ja, und ich gerade überlegt habe, dass es ist nicht mehr so viel, aber es ist trotzdem gerade ein guter Zeitpunkt, weil es gerade so schön auswegslos erscheint, weil die Figur ist weg und auch Mike sieht jetzt nicht gerade so aus, als wäre er gut drauf. Mhm. ja, das war's bis hier erstmal. Okay. Und da würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Mitspielen bis hierhin. Ja, hat Spaß gemacht. Genau. Das freut mich zu hören. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Kann es so sein. Ja, ja. Wie hat dir denn so als Zwischenfeedback die Idee bis jetzt hierhin gefallen? Ja, hast du an meinem Lachen gemerkt. Ich fand das schon cool. Also das ist mal eine andere Umsetzung des Ganzen und auch so ein bisschen mit Schmuddelfaktor. Aber, den du übrigens reingebracht hast, das war nie geplant. Das war ich mir natürlich nicht bewusst vorher und kann mich nur in aller Form entschuldigen. Aber kein Problem. Ja. Nee, aber macht Spaß und es ja hat auf jeden Fall Unterhaltungsfaktor. Ich kann dir einen kleinen Einblick geben, ohne zu viel zu spoilern, was noch passieren wird, um mal zu erzählen, was ich nicht geplant hatte, was hier nicht auf meinem Zettel steht. Also ich habe auf dem Zettel vieles draufstehen, was du gemacht hast, oder besser gesagt, wo du interagieren kannst, aber ich hatte nicht auf dem Plan, dass du zum Schloss gehst. Das habe ich alles improvisiert, also Ronald Fuck gab es in meinem Aufzeichnen nicht, deswegen... Chapeau, hast du mich dann nochmal ein bisschen herausgefordert. Okay. Der Rest ist eigentlich größtenteils so gewesen, wie ich es aufgeschrieben habe. Mhm. Ich war echt verblüfft, dass du bei den Sätzen, weil ich sie einfach so rational vorgelesen habe, dass du noch ein bisschen gebraucht hast, bevor du verstanden hast, dass das Filmzitate sind. Hat mir sehr gefreut, weil ich schon von Anfang an gedacht habe, oh, das wird viel zu einfach für Steffen sein. Der wird sofort beim ersten Satz rausfinden, was er machen muss. Hat mich gefreut, dass ich dich ein bisschen fordern konnte. Mhm. Ja. Und bei König der Löwen, also das ist jetzt, Midnight Country basiert auf Disney World, hat man vielleicht ein bisschen rausgehört. Mhm. da hatte ich mir extra einen Satz genommen, der überhaupt nicht populär ist, damit es überhaupt ganz schwer rauszufinden ist. Deswegen fand ich gut, dass du dann einmal nach eingesetzt hast und einmal darfst du ihn ja noch benutzen. Okay, cool. Genau, für die zweite Hälfte. Die ist jetzt auch nicht mehr so lang. Mhm. Also sagen wir so, du hast eigentlich schon drei Viertel geschafft, aber ich glaube, das Ende können wir demnächst vielleicht machen und wenn das ein bisschen kürzer ist, können wir da einfach noch eine kurze, reguläre Episode nachschieben, die wir dann vielleicht nur extra aufnehmen. Dann haben wir so viele auf Halde. Mhm. Halleluja, Leute. Und ich vergesse gerade, dass wir im Livestream sind, deswegen mach doch mal du, weil ich jetzt wirklich echt ein bisschen am Arsch bin, nach so viel Zeit mit so viel Reden. Mach doch mal eine schöne Verabschiedung für die Leute. Ja, gut, der Livestream war jetzt nicht sonderlich besucht. Jetzt ist die Frage an dich trotzdem nochmal, sollen wir das dann trotzdem online stehen lassen? Weil, also theoretisch wird das ja dann als Video hochgeladen. Völlig in Ordnung. Ja. Völlig in Ordnung, finde ich. Und einfach, damit die Leute das mal sehen. Und das nächste Mal würde ich sagen, kündigen wir das dann auch nochmal ein bisschen größer an vorher. Das war jetzt eine kurze Schnapsidee von mir, um das einfach auch mal auszutesten. Ich das noch nie gemacht habe. Gut, die Überlegung ist, ob man das nächste Mal dann der Einfachheit halber, auch damit du mich siehst, vielleicht dann einfach das Jitsi nehmen und darüber streamen, also das Ganze drumherum, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Und den Bildschirm kann ich ja dann immer noch sharen, damit du dann den Würfel siehst und sowas. Aber Ja, genau. Ja, war schade, jetzt nicht dein Gesicht noch zu sehen, um genau. die Reaktion mitzukriegen. Das fand ich ein bisschen schade für mich. Aber okay. Gut, die Kamera kann halt nur ein Programm bearbeiten. Nee, verstehe ich. Und deswegen war das dann so in dem Fall. Aber deswegen die Überlegung, ob wir das dann einfach das nächste Mal über Jitsi machen. Und das Setup hier können wir ja dann trotzdem irgendwann mal weiter benutzen. Natürlich. Wenn du mich nicht also unbedingt sehen musst oder so. Machen. Ja. Wenn der Stream funktioniert hat, du kannst ja das Video mal im Nachhinein angucken, werde ich vielleicht auch noch machen, wenn ich schneide, gucke ich es mir vielleicht auch noch mal an. Genau. Kannst ja mal gucken, wie du es fandest. Kannst du sogar gucken, ob du jetzt die Tonspur davon nehmen willst, ob das vielleicht sogar ausreichend ist, weil dann hast du es ja im Grunde schon fertig zueinander geschnitten. Ja, würde ich mal gucken, du nur noch ist, dann, vorne und hinten was wegschneiden oder zwischendrin. Egal, viel zu viel Geplänkel jetzt, was gar keinen hier interessiert. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die das Video jetzt vielleicht eventuell später entdecken, ihr könnt ja mal darunter schreiben, ob euch sowas überhaupt interessiert, ob ihr sowas auch mal sehen wollt wieder. Und dann kündigen wir das nächste Mal über die offiziellen Kanäle ein bisschen größer an. Und ansonsten, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Und Zuhörer auch und Zuhörer vor allem. Und dann, würde ich hier an der Stelle für heute beenden. Oh, tschüss, Leute. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com, die 13. Etage. Oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.